Kapitel 11. Eines Morgens überquerten wir eine kleine Hügelkette, und als ich in die Ferne blickte, konnte ich ein Dorf sehen. Kamatubu, sagte Mama Kombe, wir werden dort ein paar Tage bleiben. Wir hatten wochenlang keinen anderen Menschen gesehen, und ich war erstaunt, wie ungewohnt es sich anfühlte, wieder unter so vielen Menschen zu sein. Als wir die staubige Dorfstraße heraufkamen, begrüßten uns die Menschen mit lautem Geschrei, als sie Mama Kombe erkannten. Menschen kamen aus ihren Häusern gelaufen und riefen Grüße, und als die frohe Kunde, Mama Kombe ist hier, die Schule erreichte, kamen die Schüler zur Begrüßung angerannt, so flink wie Ameisen aus ihrem Hügel strömen. In kürzester Zeit war sie umzingelt von Kindern. Sie tanzten und sangen und riefen Mama Kombe, Mama Kombe. Schließlich gelang es Mama Kombe nach einigen Minuten, die Kinder so weit zu beruhigen, dass sie verstanden werden konnte. »Ihr seid ja wie eine ungezogene Bande dieser Meerkatzenäffchen«, sagte sie mit freundlicher Miene und umarmte die Kinder. »Wie geht es meinen kleinen Big Five for Life-Abenteurern?« Dann war das Geschrei wieder groß, als jedes Kind versuchte, ihr zu berichten, wie es mit seinen Big Five for Life weitergekommen war, seitdem sie Mama Kombe zuletzt gesehen hatten. »Nicht alle auf einmal, meine Kleinen, eins nach dem anderen«, sprach sie und lächelte die ganze Zeit. Inzwischen war ihre Lehrerin eingetroffen und Mama Kombe sah, wie sie die Kinder anlächelte und sich über ihre Begeisterung freute. »Und hier ist eure schöne Lehrerin. Ich habe dich vermisst, Arika«, sprach Mama Kombe und herzte die Lehrerin. »Ich habe dich auch vermisst, Mama Kombe. Wir alle haben dich vermisst.« Schön war eine Untertreibung für Arika. Sie hatte tiefbraune Haut, helle Augen und eine majestätische Stirn, die mich an nubische Königinnen erinnerte, über die ich in meinen Geschichtsbüchern gelesen hatte. Ihre hohen Wangenknochen wurden von kleinen weißen Punkten betont, die in gleichmäßigen Mustern auf ihrer Haut gemalt waren. Sie verliehen ihr einen faszinierenden und zauberhaften Ausdruck. Einige der Kinder bemerkten, dass ich meine Augen nicht von Arika wenden konnte und begannen zu kichern. »Und dies ist mein Freund«, sagte Mama Kombe. »Sein Name ist Jack, und er ist dabei, seine Big Five for Life zu erfüllen.« »Er sieht aus, als wäre er in Miss Arika verliebt«, sagte eins der jüngeren Mädchen, was für einen Ausbruch an Gelächter unter den Kindern und für rote Wangen bei mir sorgte. »Genug, genug, genug«, antwortete Mama Kombe lachend. »Wir haben euren Unterricht unterbrochen. Lasst uns später beim großen Baum zusammenkommen«, sagte sie und zeigte auf einen riesigen, schattigen Baum auf einem der kleinen Hügel am Rande des Dorfes. »Wenn ihr euren Unterricht beendet habt, kommt dorthin, wo ihr uns finden werdet. Wir wollen alles über eure neuesten Abenteuer erfahren.« Kapitel 12. Die Diskussionen, die am folgenden Nachmittag vor meinen Augen stattfanden, gehören zu den Höhepunkten meiner Erlebnisse in Afrika. Niemals zuvor hatte ich Kinder mit so großer Lebensfreude erlebt. Als wir uns unter dem großen Baum versammelt hatten, bat Mama Kombe, ein Kind nach dem anderen nach vorne zu kommen und zu erklären, was ihre Big Five for Life seien und warum sie sie gewählt hatten. Dabei berichteten die Kinder auch, was sie unternommen hatten, um ihre Big Five for Life zu verwirklichen, seit sie Mama Kombe das letzte Mal gesehen hatten. Es war magisch. Jedes einzelne Kind war von einer ganz besonderen Lebensenergie erfüllt, weil es seine Big Five for Life kannte und dabei war, sie zu verwirklichen. Ein Kind nach dem anderen berichtete davon und keines endete, ohne Mama Kombe, mich und alle anderen zu fragen, ob wir ihnen weiterhelfen können. Und Mama Kombe hatte für jedes Kind eine Antwort. Einem kleinen Mädchen, das das Ziel verfolgte, einen Affen zu sehen, erzählte Mama Kombe von dem Wald, der 3 Tagesmärsche entfernt war, in dem wir hunderte kleiner Zwergmeerkatzen gesehen hatten. 2 andere Kinder boten sich daraufhin an, sie dorthin zu führen. Ein älterer Junge von etwa 14 Jahren namens Bonabu wollte wissen, wie man die Erde besser bewässern kann, damit die Pflanzen auf dem Acker seines Vaters besser wachsen und die Ernte ergiebiger ausfällt. Ihm erzählte Mama Kombe, wie wir auf der Reise an Feldern in einer weitaus trockeneren Gegend vorbeikamen, wo die Bauern tiefe Furchen gruben, in denen sie die Pflanzen heranwachsen ließen. Dadurch wurden die Pflanzen zugleich vor Sonne und Wind geschützt und das Regenwasser wurde optimal aufgefangen. Als eines der älteren Mädchen an der Reihe war, erzählte sie, dass ein Teil ihrer Big Five for Life darin bestand, das Meer zu sehen. Mama Kombe lächelte sie an und sprach, »Das ist auch eines meiner ersten Big Five for Life gewesen, Jelana. Es gehört zu den magischen Momenten des Lebens, wenn man auf das Meer hinausblickt und nur Wasser sieht, soweit das Auge reicht. Und es gibt dort Delfine, die ähnlich aussehen wie riesige Fische, aber die tatsächlich atmen wie du und ich. Sie schwimmen nah ans Ufer, um dort ihre Nahrung zu fischen. Und wenn du dich dann ins Wasser legst, dich drehst und dabei quiekende Geräusche machst, schwimmen sie sogar direkt zu dir. Mama Gombe beschrieb, wie die Wellen endlos an das Ufer schwappten, sich dort brachen und zurückflossen, nur um wieder die Basis der nächsten Welle zu bilden. Sie erklärte Gilana auch, dass sie sogar mit Pinguinen schwimmen konnte, wenn sie an einen ganz bestimmten Strand vor der afrikanischen Küste geht. »Es sind so viele Pinguine, dass du sie gar nicht zählen kannst«, erzählte Mama Gombe. »Pinguine sind kleine schwarz-weiße Vögel, nur dass sie nicht fliegen können, sondern im Wasser leben und an Land. Und sie gehen komisch. Schau!« Und sie stand auf und watschelte hin und her wie ein Pinguin, sodass die Kinder vor Vergnügen kreischten. »Aber wenn sie ans Wasser kommen, werfen sie sich hinein und schwimmen schneller, als ein Pfeil fliegt«, sagte sie. »Und du kannst mit ihnen schwimmen.« Ich sah zu Gilana. Sie strahlte. Alles konnte sie sehen. Das Meer, die Wellen, die Pinguine und Delfine. Mama Gombe half ihr, ihren Traum zu sehen. Als hätte sie meine Gedanken gelesen, sagte Mama Gombe zu den Kindern, »Denkt immer daran, meine Kleinen. Jedes Big Five for Life beginnt mit einem Traum. Und ein Traum ist nichts anderes als eine reale Möglichkeit, die darauf wartet, Wirklichkeit zu werden.« Sie wendete sich zu Gilana. »Hast du die Halskette, die du trägst, selbst gemacht?« Gilana trug eine wunderschöne Halskette von blaugrünen Steinen, die von rot marmorierten und tiefschwarzen Steinen durchsetzt war. »Ja, das habe ich, Mama Gombe«, antwortete Gilana. Mama Gombe nickte anerkennend. »Wenn du das Meer sehen möchtest, dann fertige viele solcher Ketten. So viele, wie du tragen kannst. Und wenn der Bantari-Stamm im nächsten Jahr das Vieh wieder hier durch euer Dorf treibt, bitte die Frauen, dass sie dich mitnehmen. Sie werden nur die Hälfte deines Weges bis zum Meer gehen. Aber der Ort, zu dem sie ziehen, um ihr Vieh zu verkaufen, ist eine schöne kleine Stadt. Geh dort zu dem örtlichen Händler und sage ihm, dass Mama Gombe dich geschickt hat. Er wird deine Halsketten kaufen. Und wenn du ihm erklärst, dass du das Meer sehen möchtest, wird er dir helfen, den Rest des Weges zu schaffen. Er ist ein alter Freund von mir und hat sein Leben auf vielen Schiffen verbracht, die alle Weltmeere befahren haben. Er wird verstehen, warum es dir so wichtig ist, das Meer zu sehen. Kapitel 13. Nachdem die letzten Kinder gegangen waren, blieben Mama Gombe, Arika und ich noch eine Weile unter dem Baum sitzen. »Noch nie habe ich Kinder gesehen, die so voller Lebensfreude waren«, sagte ich. »Sie sind ärmer als die meisten Kinder in meiner Heimat, und doch scheinen sie das Leben so viel mehr zu lieben. Sie sind begeisterungsfähiger, sie suchen sich Hilfe, wenn sie sie brauchen, und sie bieten einander Hilfe an. Sie kennen keine Angst, und sie sind so zielstrebig.« »Das ist alles Arikas Verdienst«, sagte Mama Gombe. »Sie ist diejenige, die ihnen die Big Five for Life beigebracht hat.« Ich sah Arika an. Es war überhaupt schwer, sie nicht anzusehen. Ihre Ausstrahlung, die schon stark war, als wir im Dorf ankamen, überstrahlte jetzt alles. »Alles, was ich tue, ist, ich erfülle meine Big Five for Life und gebe damit weiter, was eine sehr, sehr weise Frau mir einmal beigebracht hat, als ich ein kleines Mädchen war«, sagte Arika und herzte Mama Gombe. »Aber es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, wenn du es mir sagst, junger Jack.« »Und genau so funktioniert es«, bemerkte Mama Gombe. »So wie du es ihnen beigebracht hast, wird eines Tages Gilana denen eine Lehrerin sein, die den Ozean sehen wollen. Und Bonabu wird die Bauern des nächsten Dorfes ausbilden, sobald er gelernt hat, seine Pflanzen in solchen Furchen heranzuziehen. Mit jedem derartigen Erfolg wächst die Kraft der Big Five for Life. Mit jedem Erfolg gibt es neue Wehrs in der Welt, die anderen helfen werden, in ihrem Leben das zu tun, zu sehen oder zu erleben, was diese Menschen wollen.« »Wehrs?«, fragte ich. Mama Gombe stand auf und klopfte sich das Gras von ihrem Umhang. »Ich fürchte, die heutigen Erlebnisse haben mich zu sehr ermüdet, meine beiden Freunde«, sagte sie. »Vielleicht, Arika, kannst du Jack erzählen, was du deinen Kindern über Wehrs beibringst? Es wäre sehr wertvoll für ihn auf seiner Reise, und wir haben noch nicht darüber gesprochen.« Arika erhob sich. »Mama Gombe, lass mich dich zu meinem Haus bringen. Du kannst dich ausruhen und auch bei mir wohnen. Ich habe genug Platz. Auch für dich, Jack, habe ich noch einen Raum, den du benutzen kannst.« »Ihr zwei bleibt hier«, sagte Mama Gombe. »Ihr habt euch viel zu erzählen. Ich gehe allein zu deinem Haus, Arika, und dann treffen wir uns dort später.« Ich sah Mama Gombe nach, wie sie den kleinen Hügel hinunterging. Dann wendete ich mich Arika zu. Ich wollte mir jede Linie ihres Gesichts einprägen, damit ich es nie mehr vergesse. Sie lächelte, als ich in ihre Augen blickte. »Mama Gombe ist ein besonderer Wehr, stimmt's?« fragte sie. »Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich bin jetzt seit mehr als 2 Monaten mit ihr unterwegs und ich habe nie zuvor gesehen, dass sie müde geworden wäre.« »Sie wollte, dass wir unter uns sind, glaube ich. Sie hat ein sehr romantisches Herz«, sagte Arika und lächelte dabei. Ich merkte, wie meine Wangen erröteten. »Und offenbar ist sie auch ein Wehr, aber was das ist, weiß ich immer noch nicht.« »Ein Wehr ist jemand, der dir hilft, die WSE-Krankheit zu vermeiden, Jack«, sagte sie mit einem schelmischen Blick. »Na, dann ist ja alles klar«, antwortete ich hilflos. Arika lachte. »Wenn Menschen ihre Big Five for Life herausgefunden haben, sind sie in einer besonderen Lage. Sie wissen, wo im Leben sie sich befinden. Und durch die Big Five for Life wissen sie auch, wo ihr Leben hinführen soll. Welche Frage stellt man sich dann automatisch?« »Nun, wenn sie wissen, wo sie sind und wissen, wohin sie wollen, dann denke ich, sie fragen sich, wie schaffe ich es, dorthin zu kommen?« antwortete ich. »Siehst du, dann wären sie nur ein weiteres Opfer der WSE-Krankheit. Wie schaffe ich es?« antwortete Arika. Ich musste lachen. »Das ist die WSE-Krankheit?« »Ja, hast du etwas anderes erwartet?« »Nun, angesichts der ganzen Krankheiten, gegen die ich mich impfen lassen musste, bevor ich nach Afrika kam, klingt das doch ziemlich harmlos.« »Du darfst die zersetzende Wirkung der WSE-Krankheit nicht unterschätzen«, sagte sie mit einem Lächeln. »Sie ist schlimmer als die von Malaria, Denguefieber und Gelbfieber zusammengenommen.« »Du musst verstehen, wenn jemand fragt, wie schaffe ich es, dahin zu kommen, dann wird er Herausforderungen, Lernproblemen oder Hindernissen begegnen. Meinen Schülern erkläre ich das so. Jede dieser Begegnungen ist wie ein Berg. Wenn jemand vor seinem ersten Berg steht, dann ist er noch voller Energie und voller Leidenschaft für diesen Teil seiner Big Five for Life. Er oder sie wird Tage, Wochen, manchmal sogar Jahre damit zubringen, rauszufinden, wie man diesen Berg bezwingt. Und ihre Energie und Leidenschaft wird diese Person auch schließlich zur Antwort führen und den Berg überwinden lassen. Leider folgt dahinter der nächste Berg. Und obwohl sie den auch schaffen, hat sich ihr Energielevel und ihre Leidenschaft dann weiter verringert. Wenn sie dann den dritten Berg meistern müssen, haben sie meist keine Energie, keine Leidenschaft und auch keine Zeit mehr. Und viele geben dann auf. Sie sind Opfer von WSE, der Wie-schaffe-ich-es-Krankheit geworden. Obwohl ihr Big Five for Life vielleicht zum Greifen nahe direkt hinter dem Horizont wartet, bleibt es unerfüllt für den Rest ihres Lebens zurück. Und weil sie es nicht geschafft haben, die 5 Dinge zu tun, zu sehen oder zu erleben, die für sie persönlich Erfolg bedeuten, werden diese Menschen am Ende auf ein Leben blicken, wo sie in den für sie entscheidenden Punkten versagt haben. Und genau deswegen ist die WSE-Krankheit tatsächlich schlimmer als Malaria, Dengue oder Gelbfieber und auch schlimmer als alle 3 zusammen. Weil nichts tragischer ist als ein Leben, in dem jemand seinen eigenen Ansprüchen an sich selbst nicht genügt. »Verstehe«, sagte ich langsam, während ich ihre Worte nachwirken lasse. »Wie schützt man sich dann vor der Wie-schaffe-ich-es-Krankheit?« »Hier kommen jetzt die Vers ins Spiel«, sagte Arika. »Anstatt sich zu fragen, wie komme ich von hier, wo ich bin, nach dort, wo meine Ziele sind, fragt man sich besser, wer ist schon einmal von hier, wo ich jetzt bin, nach dort gelangt, wo meine Ziele sind? Dann finden sie heraus, was diese Wehrperson dafür getan hat und machen es nach. Weißt du, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen und ganz egal, was auf deiner Big Five for Life Liste steht, irgendwann hat irgendwo auf dieser Welt schon mal jemand das getan, gesehen oder erlebt, was du tun, sehen oder erleben willst. Und wenn du das nachmachst, dann musst du nicht mühsam die Berge besteigen, dann fliegst du über sie hinweg. Und was passiert, wenn das, was diese Person getan hat, dir nicht gefällt, wollte ich wissen? Dann suchst du dir ein anderes Wehr. Und wenn du tatsächlich noch etwas auf der Liste hast, was wirklich noch niemand zuvor getan, gesehen oder erlebt hat, dann finde einen Wehr, der etwas Ähnliches getan, gesehen oder erlebt hat und prüfe, was du davon übernehmen kannst, sagte Arika. In meiner Heimat haben wir ein Sprichwort. Es lautet, man soll das Rad nicht 2-mal erfinden. Die Person, die das geprägt hat, muss gewusst haben, wie sinnvoll es ist, von einem Wehr zu lernen, sagte ich. Ich schaute zu Arika. Wer sind deine Wehrs? Sie lächelte. Ich habe viele Wehrs. Mama Gombe ist ein ganz wichtiger Wehr für mich. Meine Schwester ist 7 Jahre älter und in vielen Dingen ist sie auch ein Wehr für mich. Vielleicht bist du auch ein Wehrjack, sagte sie und lächelte erneut. Kapitel 14. In den folgenden 4 Tagen hatten Arika und ich viele Gespräche. Dabei stellte sich heraus, dass ich tatsächlich ein Wehr in manchen Dingen für sie war. Und sie war ein Wehr für mein Ziel, Afrika kennenzulernen. Sie war Naturforscherin geworden, wozu Mama Gombe sie angeregt hatte. Auf unseren täglichen Spaziergängen half sie mir sehr zu verstehen, wie alles in Afrika und nicht nur in Afrika miteinander zusammenhängt. Da ich bis dahin nur eines meiner Big Five for Life herausgefunden hatte, konnte sie mir natürlich bei den anderen nicht helfen. Darüber sprachen wir in einem Abend. Genauso wie es eine Energie ist, die permanent uns und die Bäume, die Berge oder die Tiere durchströmt, bin ich überzeugt, dass auch unsere Wehrs permanent in unserer Nähe sind, erklärte sie. Und in dieser Hinsicht stimmt es nicht ganz, was die Lehrbücher sagen, dass der Lehrer erscheint, wenn der Schüler bereit ist. Der Lehrer ist immer schon da, nur muss der Schüler auch erkennen, welche Art Lehrer er sucht. Als ich ein Kind war, hat Mama Gombe mir einmal eine Geschichte erzählt, die ich nie vergessen habe. »Stell dir mal vor«, hat sie gesagt, »wenn niemand der Löwin je gesagt hätte, dass sie eine Jägerin ist. Die Spuren am Boden könnte sie nicht lesen. Die Witterung, die der Wind herbeiträgt, könnte ihre Nase nicht aufnehmen. Die Luft wäre von den Geräuschen der Herdentiere erfüllt, doch sie könnte sie nicht hören. Unsere Wehrs könnten direkt um uns herum sein, doch erst, wenn wir unsere Big Five for Life tatsächlich erkennen, sind wir in der Lage, die Wehrs auch zu sehen. Kapitel 15. Nach 5 Tagen schließlich nahmen wir wieder Abschied von den Dorfbewohnern. Während unseres Aufenthaltes hatte Mama Gombe besonderen Wert darauf gelegt, so viel Zeit wie möglich mit Arika und den Schülern zu verbringen. Der Grund dafür wurde mir erst sehr viel später klar. Einem Mädchen hat Mama Gombe besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt und die meiste Zeit mit ihr verbracht. Fast jedes Mal, wenn Arika und ich zu einem Spaziergang aufbrachen, ging Mama Gombe zu dem Mädchen. Dann, als wir Abschied nahmen, stand es da und hielt Mama Gombes Hand sehr lange fest. Tränen liefen ihr unablässig die Wangen hinab, was nur bestätigte, dass sich in der kurzen Zeit eine sehr intensive Beziehung zwischen beiden entwickelt hatte. Nachdem wir das Dorf verlassen hatten, erklärte mir Mama Gombe, dass das Mädchen schon in jungen Jahren verheiratet worden war und seitdem fast täglich von ihrem Mann geschlagen wurde. Sie war vorher so voller Lebensfreude und Leidenschaft, berichtete Mama Gombe. Jetzt wünscht sie sich nur noch, dass ihr Leben bald ein Ende haben möge. Kannst du dir vorstellen, was das Mädchen durchmacht? Fragte ich. Ich habe selbst durchlebt, was sie durchmacht, sagte sie mit bedrückter Stimme. Über viele Stunden danach sagte Mama Gombe kein weiteres Wort. Wir wanderten Bergpfade hinauf, die zwischen Fichten und riesigen Granitfelsen entlang führten. Als wir einen kleineren Gipfel erreichten, schaute Mama Gombe zurück auf das tiefe Land. »Dies ist ein herrlicher Spielplatz, der uns hier geschenkt ist«, sagte sie. »Manchmal fällt es schwer, sich darauf zu besinnen.« »Wie meinst du das?«, fragte ich. »Als ich ein junges Mädchen war, kannte ich so gut wie nichts von der Welt. Meine Eltern waren sehr arm, und obwohl ich schlau war, habe ich keine nennenswerte Schulbildung bekommen können. Ich verliebte mich in einen Mann aus dem Nachbardorf. Ich kannte ihn so gut wie gar nicht, aber ich dachte, dass ich ihn liebe und dass die Liebe alle Hürden überwindet. Es sollte sich zeigen, dass er einer meiner wichtigsten Lehrer wurde«, sagte sie. »Einer deiner wichtigsten Lehrer? In welcher Hinsicht?« »Innerhalb weniger Wochen nach unserer Hochzeit fing er an, sich über mich lustig zu machen. Er beschimpfte mich in Gegenwart von anderen, nannte mich dumm, weil ich manche Dinge nicht wusste. Er wusste die Dinge auch nicht, aber das merkte ich erst später. Je mehr ich damals um seine Liebe flehte, desto schlimmer wurde er. Dann fing er an, mich zu schlagen. Ich hatte Angst, ich schämte mich. Wir lebten in seinem Dorf, wo ich nahezu niemanden kannte, und die wenigen, die ich kannte, taten nichts, um mir zu helfen. Auch sie waren sehr wichtige Lehrer für mich. Als ich mit meinem ersten Baby im 4. Monat schwanger war, schlug er mich einmal so heftig, dass ich das Kind verlor. Bis zu dem Zeitpunkt war ich immer mehr abgestumpft und nahm das Leben so hin. Aber das war mehr, als ich ertragen konnte. Meine Mutter war nicht sehr gebildet, aber sie war eine liebevolle Mutter. Ich habe mich danach gesehnt, genau so eine liebevolle Mutter zu sein und mein Kind im Arm zu halten, in den Schlaf zu wiegen und es die Schönheiten des Lebens zu lehren. Aber das hat er mir genommen. Zwischen den Misshandlungen gab es immer Zeiten, in denen er mich in Ruhe ließ und ich Heilung fand. Bis dahin hatte ich diese Phasen immer als Wendung zum Guten gesehen, dass er sich ändern und alles gut werden würde, dass er mich liebte. Dieses Mal war ich nicht so dumm. Ich ließ ihn in dem Glauben, dass meine Verletzungen noch schwer waren, bis ich ganz gesund wurde. Dann, eines Morgens, als er auf der Jagd war, bin ich einfach gegangen. Und an dem Morgen begann mein Leben von neuem. »Das tut mir leid, Mama Gombe«, sagte ich leise. Mehr konnte ich nicht sagen. »Du hast ihn immer noch, oder?« »Nein«, sagte sie und schüttelte den Kopf. »Durch ihn habe ich eine Menge vom Leben gelernt.« Sie breitete ihre Arme aus und sah hinunter in das Tal zu unseren Füßen, wo ein See zwischen kleineren Hügeln lag und das Sonnenlicht spiegelte. »Und ich habe eine Menge gelernt darüber, wie das hier alles funktioniert. Ich glaube, dass wir sind, bevor wir geboren werden, junger Jack. Und ich glaube, dass wir auch sind, nachdem wir sterben. Glaubst du das?« »Ja, das glaube ich. Obwohl ich nicht weiß, warum ich das glaube«, sagte ich. »Nun, wenn du glaubst, dass du schon vor der Geburt etwas warst und auch etwas sein wirst nach dem Tod, dann stellt sich doch eine interessante Frage«, sagte Mama Gombe. »Und zwar, warum bist du hier? Warum besuchen wir diesen wunderbaren Flecken, wenn wir doch nur auf der Durchreise von irgendwo nach anderswo sind? Ich glaube, das ist die Antwort, weil dieser Ort eine Art Schule ist«, sagte sie. »Und vor unserer Ankunft hier suchen wir uns bestimmte Dinge aus, die wir lernen wollen, während wir hier sind. Bestimmte Herausforderungen, die zu überwinden, wir in unserem Leben versuchen wollen. Das stelle ich mir ungefähr so vor, wie eine dieser riesigen Anzeigetafeln unten im Hafen, wo sie alle auslaufenden Schiffe auflisten und alle Orte, die sie ansteuern. Nur, dass wir uns keine Schiffe aussuchen, sondern Herausforderungen.« »Ich nehme die Angst zu versagen«, sagte sie und zeigte in den Himmel, als würde sie ihre Herausforderung von einer imaginären, riesigen Tafel auswählen. »Und wie wäre es mit mangelndem Selbstbewusstsein? Vielleicht auch einen Unterdrücker in meinem Leben?« »Wir wählen diese Herausforderung, damit unsere Erlebnisse hier auf dem Spielplatz eine größere Bedeutung für uns bekommen«, fuhr sie fort. »Stell dir vor, du müsstest einen Ball ins Tor schießen, ohne dass jemand als Verteidiger oder Torwart mitspielt. Das wäre höchstens ein paar Mal interessant, aber es würde uns sehr schnell langweilen.« »Nein, junger Jack, es wird erst interessant, wenn wir lernen, den Verteidiger zu umspielen und wenn wir den Torwart überwinden und an ihm vorbei ins Netz schießen. Genau so suchen wir unsere Herausforderung aus, dass wir wirklich etwas gelernt haben, wenn wir sie überwinden konnten. Denn dann haben wir wirklich etwas erreicht.« »Wir wissen aber nicht so genau, in welcher Form uns die Herausforderungen begegnen werden«, sagte sie. »Wir wissen nur, dass wir irgendwann den Herausforderungen begegnen werden, während wir hier auf dem Spielplatz sind. Aber wenn wir geboren werden, können wir uns daran nicht mehr erinnern, was wir ausgewählt haben. Wir erinnern uns nicht einmal daran, dass wir von irgendwoher kamen und auch nicht, dass wir anderswohin gehen werden, wenn dieses Leben zu Ende ist. Alles, was wir sehen, sind der Wettkampf und die Gegner. Und wir wünschen uns, es würde leichter sein.« Und beinahe pausenlos versucht uns das Universum an diese Herausforderung zu erinnern, die wir uns ausgesucht haben. Das Universum versucht uns zu motivieren, das Spiel zu gewinnen, die Gegner zu besiegen und über sie hinauszuwachsen. Die Erinnerungen sind zu Anfang klein und harmlos. Aber wenn wir sie nicht beachten, wird das Universum die Intensität der Erinnerungen erhöhen. Was einmal eine liebevolle Berührung an der Schulter war, wächst sich zu Blitz und Donner aus, dem dann ein Unwetter von Erinnerungen folgt. So lange, bis wir entweder hinhören oder am Ende sterben. Und diejenigen, die sich ihre Herausforderung erinnern und sie annehmen und überwinden, was natürlich immer möglich ist, sonst hätten wir sie uns gar nicht erst ausgewählt, denen öffnet sich der Himmel und die Welt sieht dann genau so aus, sagte sie und zeigte auf das vor uns liegende Panorama. Wir erkennen das Paradies, was der Spielplatz tatsächlich ist. Sie machte eine Pause, bevor sie fortsetzte. Als mich mein Ehemann so sehr schlug, dass ich das Baby verlor, war das mein Unwetter. Es war mein Weckruf, damit ich mich darauf besinne, woher ich komme, warum ich hier bin und wohin ich gehen werde, wenn das hier beendet ist. Wir wählen uns Herausforderungen selbst, junger Jack. Ich habe versucht, dem jungen Mädchen zu helfen, sich daran zu erinnern, wie sie ihre Herausforderung gewählt hat, damit nicht erst das Universum eine Erinnerung von der Art schickt, wie ich sie durchgemacht habe. Ich sah Mama Gombe an. Wie kann das sein, dass du ihn nicht mehr hast, nach all dem, was er dir angetan hat? Ich hasse ihn schon, bevor ich ihn überhaupt kennengelernt habe. Und ich hasse den Mann, der ihr das antut. Eines meiner Big Five for Life besteht darin, Menschen aus allen Teilen der Welt kennenzulernen, antwortete Mama Gombe. Das habe ich immer vorgehabt, seit ich als kleines Kind ein bestimmtes Buch gelesen habe. Es war eine Geschichte über Menschen aus Ländern, die ganz anders waren als meines. Und das faszinierte mich. Zu der Zeit, als mein Mann begann, mich zu misshandeln, hatte ich den Traum fast vergessen und abgehakt. Doch als er an diesem Morgen aus dem Dorf zur Jagd ging, fasste ich den Beschluss, mir diesen Traum zu erfüllen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das anstellen sollte, aber ich wusste, dass das mein größter Wunsch war. Nach 3 Tagen Fußmarsch erreichte ich ein Lager einer Reisegruppe. Ihr Koch hatte sie im Stich gelassen und fast alle Vorräte mitgenommen. Ihr Guide bat mich darum, ihnen zu helfen. An dem Nachmittag bin ich losgezogen und habe Wurzeln und Kräuter gesammelt und bereitete daraus und aus dem, was der Guide auf der Jagd erlegt hatte, eine Mahlzeit. Und damit war ich im Begriff, mir meinen Traum zu erfüllen. Eine der Frauen aus der Reisegruppe war eine Schriftstellerin und sie hat mir etwas beigebracht, was mir ermöglicht hat, meinen Mann nicht zu hassen. Nie zuvor hatte ich gehört, was ein Schauspiel, ein Drama ist. Sie hat mir damals erklärt, dass es geschrieben wird, damit Menschen so tun können, als wären sie jemand anderes. Dazu benehmen sie sich in einer bestimmten Weise, damit das Publikum, vor dem sie das Stück spielen, und ich hatte eine Vision, dass ich bei meinem Tod nicht nur alle Freunde und meine Unterstützer im Leben wiedersehen würde, sondern auch erkennen würde, dass alle Personen, die in dem Stück meines Lebens meine größten Herausforderer waren, nichts anderes sind als Schauspieler in diesem Schauspiel meines Lebens. Ich würde feststellen, dass während sie ihren Text vorspielten, sie mir hinter vorgehaltener Hand zuraunen würden: Befreie dich, Gombe, hör nicht auf das, was ich sage, es sind nur Textzeilen aus einem Drama, befreie dich. Und ich würde sie auch alle sehen können, wie sie sich am lautesten freuen, denn sie hatten die größte Hoffnung, dass ich hinter ihre Kostüme und hinter ihren Text schauen würde. Ihr größter Wunsch bestand darin, dass ich sie bezwingen und überwinden würde, um meine Big Five for Life zu erfüllen. Aus diesem Grund hasse ich ihn nicht, junger Jack. Ich sehe ihn so, wie er wirklich war und welche Rolle er in meinem Leben gespielt hat. Einige Minuten saß ich sprachlos da, bevor ich sie fragte: Willst du mir sagen, dass es okay war, was er getan hat? Junger Jack, es gibt einen Unterschied zwischen der Erkenntnis, dass Menschen eine Rolle in unserem Leben spielen, und der Bereitschaft, sie diese Rolle auch weiterhin spielen zu lassen. Wenn du einmal verstanden hast, dass es nur ein Drama ist, ein Bühnenstück, dann weißt du auch, dass du selbst die Regie in diesem Stück führst. Für mich geht es nicht um okay oder nicht okay. Es geht darum, mir selbst zu erlauben, die Entscheidung darüber zu treffen, wie mein Stück ausgeht und wer darin vorkommt. Kapitel 16. An einem verhangenen Morgen, als der Nebel so dicht war, dass ich kaum einen Meter weit sehen konnte, erzählte mir Mama Gombe, dass ich meine ersten Nashörner sehen würde. Ich glaube nicht, dass wir auch nur irgendetwas sehen werden, Mama Gombe. Dieser Nebel ist so dicht, dass ich dich kaum erkennen kann und du stehst nur wenige Zentimeter entfernt. Das lichtet sich, wenn die Sonne durchkommt, entgegnete Mama Gombe. aber jetzt rasch. Wir müssen zu ihnen gelangen, solange der Nebel noch da ist. Mama Gombe führte mich den kleinen Hügel hinab, auf dem wir übernachtet hatten. Wir wanderten durch eine Gegend wie am jüngsten Tag. Wohin man auch blickte, es waren nichts als verschwommene Umrisse von Bäumen, Felsen und vielen Gegenständen, die man nur erahnen konnte, zu sehen. Ich hatte keine Ahnung, wohin wir gingen, und auch deswegen war ich sehr darauf bedacht, Mama Gombe nicht zu weit vorausgehen zu lassen. Der Gedanke daran, in diesem Nebel alleine zurückzubleiben, gefiel mir gar nicht. Nach einer Stunde bedeutete Mama Gombe mir, dass ich so leise wie möglich gehen und nicht sprechen sollte. Der Nebel hatte sich noch nicht gelichtet, doch trotz der schlechten Sicht konnte ich erkennen, dass wir uns inzwischen durch eine Gegend bewegten, die von kleinen, buschigen Bäumen bewachsen war, kaum 2 Meter hoch. Ihre Blätter waren winzig und die dürren Zweige trieben in alle Richtungen. Es war schwierig, nicht auf die trockenen Zweige zu treten, die auf den Boden gefallen waren. Jedes Mal, wenn mir das aus Versehen passierte, gab es einen knackenden Laut vom Boden und einen besorgten Blick von Mama Gombe. Dann plötzlich kamen wir in eine kleine Erhöhung von etwa 1,50 Meter. Es war ein riesiger Felsbrocken, und als wir näher kamen, konnte ich sehen, dass er von einer hohen Klippe abgebrochen war, die sich direkt dahinter erhob. Mama Gombe kletterte auf den Felsen und setzte sich. Ich tat es ihr gleich, und als ich mich setzte, führte sie ihre Hand direkt an mein Ohr, beugte sich und flüsterte: »Genieße jeden Augenblick dieses Morgens, junger Jack. Die Welt wird sich gleich vor deinen Augen entfalten.« Und wie sie sich entfaltete. Als die Sonne in den Himmel stieg, wechselten die Bilder vor meinen Augen mit jeder Sekunde. Zuerst fiel mir auf, wie alles im Nebel aussah. Jeder Ast der Bäume und jeder Halm des hohen Elefantengrases leuchtete matt, als sich das erste Licht in den Tautropfen spiegelte. Dann diese Geräusche. Die völlige Stille des frühen, nebligen Morgens wich nach und nach dem Geräusch von Flügelschlag und dem Gezwitscher der Vögel, die nun ihre Nester in der Klippe über uns verließen, um in den Tag hinauszufliegen. Das Summen der Insekten schwoll an, und an knackenden Zweigen konnte ich erkennen, wie die Tiere im dichten Unterholz um uns herum in Bewegung gerieten. Und dann zog der Himmel mich in seinen Bann. Als sich der Nebel lichtete, färbten sich die buschigen Wolken von grau zu rosa und dann in ein helles Orange, als die Sonne immer weiter aufstieg. Und mit dem Sonnenaufgang wachte die ganze Welt auf. In dem Moment fühlte ich mich wie in der Gegenwart Gottes. Ich hatte das Gefühl, dass die Welt genau aus diesem Grund geschaffen war, um diese herrliche Schönheit zu genießen. Doch es war mehr als einfach nur schön. Es war atemberaubend. Da berührte Mama Gombe meine Schulter und lenkte meinen Blick. Keine 20 Meter von uns entfernt stand ein großer Baum, der aus dem dicht belaubten Unterholz herausragte. Als wir herkamen, war der Nebel so dicht gewesen, dass ich den Baum nicht gesehen hatte. Auf einem der dicken, ausladenden Äste erhob sich ein ausgewachsener Leopard, bog seinen Rücken, streckte sich, wobei er seine Krallen tief in die Rinde des Baums grub. Und dann drehte er sich wie ein geübter Hochsalatist auf dem Ast einfach auf der Stelle um, ging zum Stamm, den er mit dem Kopf zuerst bis auf den Boden hinunterkletterte. Ich spürte, wie sich mein Körper anspannte, aber Mama Gombe zeigte mir durch sanftes Kopfschütteln, dass alles in Ordnung war. Der Leopard ging zu einem kleinen Wasserloch am Fuß der Klippe, wo er mit seiner Zunge das klare Wasser schleckte. Er streckte erneut sein Hinterteil in die Höhe und den Kopf und die Vorderläufe schob er weit nach vorne. Dann verschwand er im hohen Gras. Ein paar Minuten lang blickte ich noch auf die Stelle, wo der Leopard verschwunden war, bis Mama Gombe erneut meine Schulter berührte. Ich wandte mich um und folgte ihrem Blick. Keine 20 Meter von uns entfernt grasten 4 ausgewachsene Nashörner. Wie in Zeitlupentempo führte Mama Gombe eine Hand zu meinem Ohr und flüsterte: »Wenn du dich bewegen musst, dann tu es mit sehr kurzen und langsamen Bewegungen. Nashörner haben sehr schlechte Augen, aber sie greifen sofort an, wenn sie durch Bewegungen oder Geräusche aufgeschreckt oder geärgert werden.« Jedes Tier war mindestens 2 Meter groß und 4 Meter lang. Ihre Hörner ragten wie gigantische, gekrümmte Dornen rund 1 Meter von ihren Mäulern auf. »Wie beeindruckend diese Tiere doch aussehen«, dachte ich zu mir. Ihre graue Haut sah aus wie dicke Schichten einer eng anliegenden Panzerung, und ihr Bild erinnerte an etwas Unverwundbares. Seltsam widersprüchlich schien es, dass sich diese massiven und muskelbepackten Riesen von Blättern und Gras ernähren sollten. Sofern jemals ein Tier geschaffen worden ist, um Raubtiere von einem Angriff abzuschrecken, dann war es das Nashorn. Den ganzen Morgen über sahen wir den Nashörnern zu. Als der Nebel sich vollständig aufgelöst hatte, konnte ich sehen, dass wir uns auf einem Felsvorsprung am Fuße einer überhängenden Klippe befanden. Das Wasserloch in unserer Nähe wurde von Regenwasser gespeist, das von der Klippe am Fels hinablief. Ein perfekter Ort, um die Tiere zu beobachten. Neben den Nashörnern und dem Leoparden sahen wir an diesem Morgen viele andere Tiere, wie Buschböcke, Elanantilopen, den großen Kudu und die kleine Thomson-Gazelle. Eine ganze Rotte Warzenschweine marschierte direkt auf unseren Felsvorsprung zu, bis sie uns bemerkten und hastig das Weite suchten. Und als wir gerade aufbrachen, kam eine Elefantenkuh mit ihrem Kalb im Schlepptau zwischen den Bäumen hindurch auf die Lichtung. Ein perfektes Erlebnis. Ich hatte schon lange davon geträumt, diese Tiere einmal zu sehen und daher auch schon eine Vorstellung gehabt, wie es sein könnte. Was ich mir aber nicht im Traum vorgestellt hatte, war das sprichwörtliche Gefühl und die Energie, die mit diesem Erlebnis einherging. Die sanfte Brise des Morgens auf der Haut zu spüren, die Wärme der Sonnenstrahlen in meinem Gesicht oder das Beben der Erde, wenn die Nashörner von etwas erschreckt wurden und aufgeregt lostrampelten, war... Es war eine Sache, sich das vorzustellen, aber es war etwas ganz anderes, das tatsächlich zu erleben. Ich erlebte meine Big Five for Life. Kapitel 17. Du bist so still heute Morgen, junger Jack, sagte Mama Gombe zu mir ein paar Tage, nachdem wir die Nashörner gesehen hatten. Ich denke nach, antwortete ich. Ich versuche mir vorzustellen, wie ich das anstellen soll, wenn ich wieder zurückkehre in die Wirklichkeit. Die Monate hier habe ich mehr genossen, als all die Jahre meines Lebens zuvor zusammengenommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich jemals dahin wieder zurückkehren kann. Wir wanderten durch ein Wäldchen aus Palmen und dichtem Unterholz. Mama Gombe sah mich an. »Junger Jack, komm her und fasse mit deinen Armen um diesen Baum.« Ich blickte zu dem Baum, den sie meinte. Es war eine Palmensart, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Der komplette Stamm war bedeckt mit mehr als 10 Zentimeter langen Spitzen. Mama Gombe sah, wie ich zögerte. »Fasse mit deinen Armen um den Baum, junger Jack.« »Nein, besser umarme den Baum. Drücke ihn, so fest du kannst.« Ich berührte mit einer Hand die Spitzen. Sie waren hart. »Ich kann den Baum nicht drücken, Mama Gombe. Das sind bestimmt mehr als 1000 Nadeln. Wenn ich den Baum drücke, dann wird mein ganzer Körper davon durchlöchert.« »Ach, das kann doch gar nicht sein«, entgegnete sie und bedeutete mir erneut, den Baum zu umarmen. Ich testete die Spitzen an einer anderen Stelle. Die waren genauso hart und scharf. »Mama Gombe, der ganze Baum ist von Nadeln bedeckt. Den kann ich nicht umarmen.« »Du hast mir noch gerade erzählt, dass du dir Gedanken machst, wie es wird, wenn du in die Wirklichkeit zurückkehrst«, erklärte Mama Gombe. »Wenn das hier nicht Wirklichkeit ist, dann sollte es kein Problem sein, den Baum zu umarmen. Wenn das hier nicht Wirklichkeit ist, dann sind das keine Nadeln, die dich stechen können.« Verwirrt sah ich sie an. »Sei vorsichtig, was du sagst, junger Jack. Unsere Worte können unserem Verstand sagen, was er denken soll. Und wenn wir es ihm lange genug und immer mit denselben Worten sagen, fängt sogar unsere Seele an, daran zu glauben.« »Sind diese Bäume hier etwa nicht echt?«, fragte sie. »Waren die Nashörner und der Leopard, die wir vor einigen Tagen gesehen haben, etwa nicht echt? Bin ich etwa nicht echt?« »Wenn du sagst, dass etwas anderes echt ist und das hier nicht, dann erklärst du deiner Seele, dass sie das hier nicht bekommen kann, dass du es nicht wert bist, so etwas zu bekommen.« Zu viele Menschen glauben, dass das, womit sie ihre Zeit verbringen, realer sei als das, womit sie ihre Zeit lieber verbringen möchten. »Aber das hier ist nicht meine Wirklichkeit, Mama Gombe«, protestierte ich. »Willst du, dass ich dich nochmal auffordere, den Baum zu drücken?«, fragte sie. »Nein«, antwortete ich. »Das hier ist deine Wirklichkeit, junger Jack. In diesem Moment, an diesem Ort hier ist alles echt, real und wirklich. Das hier ist deine Wirklichkeit. Wenn du nicht mehr zurückführest, würde diese Art zu leben weiter existieren? Das hier ist deine Wirklichkeit. Wenn du nicht mehr zurückführest, würde diese Art zu leben weiter existieren? Sicher, entgegnete ich. Wenn auch nicht für mich, aber für alle anderen, die hier leben. Und würdest du nicht in einer sehr realen Welt leben, während diese andere Art zu leben weiter existiert, fragte sie. Doch, Mama Gombe lachte. Warum lachst du, wollte ich wissen. Wahrscheinlich führt gerade jetzt, wo du hier behauptest, das könnte nicht deine Wirklichkeit sein, weil es nicht real ist, eine alte Frau irgendwo an einem Ort wie dem, wo du gelebt hast, genau dieselbe Diskussion mit einem jungen Afrikaner. Nur, dass er behaupten wird, dass deine frühere Art zu leben nicht seine Wirklichkeit sein könnte, weil das hier, Afrika, real ist und das, wo du lebtest, nicht. Und gleichzeitig bist du hier bei mir und behauptest, dass das hier, seine alte Wirklichkeit, nicht real sei, weil das real ist, was er jetzt macht. Sie schüttelte den Kopf. Nein, junger Jack, unsere Art zu leben, so wie wir sind, unsere Umgebung, die Dinge, die wir täglich tun oder lassen, das ist alles Ergebnis unserer Entscheidungen. Alles kann für uns Wirklichkeit werden, in dem Moment, in dem wir unser Bewusstsein darauf ausrichten und verstehen, dass es genauso real ist und genauso eine Möglichkeit wie alles andere auch. Kapitel 18. Mindestens ebenso wie die Erfahrung mit den Tieren wurde die Faszination meines Erlebnisses mit Mama Gombe davon geprägt, dass sie mich mit den unterschiedlichsten Menschen bekannt machte. Eines Nachmittags saßen wir im Schatten eines großen Baumes, als ein Ziegenhirte am anderen Ende des grasbewachsenen Tals auftauchte, in dem wir uns befanden. Als er näher kam, konnte ich sehen, dass er bereits etwas älter war, wenn auch nicht so alt wie Mama Gombe. Er kam auf den Baum zu und setzte sich auch in den Schatten, als eine Ziege zu grasen begann. »Ich sehe, du hast einen neuen Abenteurer in deiner Begleitung, Mama Gombe«, sagte er. »Stimmt«, antwortete sie. »Das ist Jack. Er begleitet mich, weil er einen Teil seiner Big Five for Life erfüllen möchte.« »Wie machst du das?«, fragte er. »Immer wenn ich dich treffe, Mama Gombe, hast du jemanden bei dir. Du bist wirklich ein Glückskind. Ich wünschte, mein Leben wäre mehr wie deines. Stattdessen habe ich meine Liebe, Mühe und Not, darauf zu achten, dass die Löwen keine Ziegen reißen oder dass mir kein Tier davonläuft. Und ich kann mich nicht jeden Tag mit jemandem unterhalten.« Ich stellte mich dem Mann vor und fragte ihn, »Wenn dir das Ziegenhüten nicht gefällt, warum machst du da nicht etwas anderes?« »Mein Name ist Epelpo«, antwortete er. »Was soll ich schon anderes anfangen? Ich bin ein Ziegenhirte.« »Ist das ein Teil deiner Big Five for Life, wollte ich wissen?« »Ah ja, das ist wirklich einer von deinen Abenteurern, Mama Gombe«, sagte er und lachte. »Noch einer von denen, die über die Big Five for Life reden.« Er wendete sich wieder mir zu. »Ich kenne meine Big Five for Life nicht einmal. Und wenn ich sie kennen würde, wie würde ich sie erfüllen wollen? Ich habe meine Ziegen zu hüten.« »Vielleicht kannst du sie verkaufen«, entgegnete ich. »Meine Ziegen verkaufen? Du machst mir Spaß, Bursche. Ich habe mein ganzes Leben geschuftet, um mir eine Herde dieser Größe zu erarbeiten. Abgesehen davon, es ist das Einzige, wovon ich wirklich etwas verstehe.« »Vielleicht kannst du lernen, etwas anderes zu machen«, antwortete ich. »Wie lange hat es gedauert, das Ziegenhüten zu erlernen?« »Du lernst nie aus, wenn es um Ziegen geht«, antwortete er. »Da kannst du immer noch mehr machen. Wenn ich so viel Freiheiten hätte wie du und Mama Gombe, könnte ich mir vielleicht Gedanken über meine Big Five for Life machen. Für euch ist es einfach. Bei mir wächst die Herde jedoch immer weiter an. Da habe ich es nicht so leicht wie ihr.« So ging unser Gespräch noch eine ganze Weile weiter. Mama Gombe schwieg dazu. Und auch ich hörte schließlich auf zu reden. Bald darauf erhob sich Epelpo. »Ich muss weiter«, erklärte er. »Hab noch viele Dinge zu tun. Wünschte, ich könnte auch hier sitzen, die Aussicht genießen und über meine Big Five for Life nachdenken, so wie ihr. Aber jemand muss sich um meine Ziegen kümmern.« Als er weg war, wendete ich mich zu Mama Gombe. »Du warst so schrecklich leise und hast dich an der Unterhaltung gar nicht beteiligt.« Darauf lächelte sie. »Mir war wichtig, dass du Epelpo mal alleine erlebst.« »Er könnte so viel tun«, sagte ich. »Warum verkauft er nicht die Hälfte der Herde und hat nur noch die Hälfte der Verantwortung? Oder warum bezahlt er nicht ab und zu jemanden fürs Hüten? Er ist so sehr damit beschäftigt, festzuhalten, was er hat, und merkt gar nicht, dass er das Pferd von hinten aufzäumt.« Wenn er mehr Freiheit hätte, dann würde er über seine Big Five for Life nachdenken, hat er gesagt. Und wenn er glücklicher wäre, dann würde er über seine Big Five for Life nachdenken. Und er erkennt nicht, dass er Freiheit gewinnt, wenn er seine Big Five for Life erfüllt. Und glücklich wäre er auch. Er sollte einfach... Halt! Junger Jack, unterbrach mich Mama Gombe. Achte darauf, was du sagst. Wenn wir nicht wollen, dass man uns sagt, was wir im Leben zu tun haben, dann dürfen wir das auch nicht bei anderen. Es ist sein Leben. Und die Herausforderung, die du erkannt hast, muss er meistern. Ich meinte nur, es stehen ihm so viele Möglichkeiten offen, was er tun könnte, sagte ich. Ja, das stimmt. Aber er muss das erkennen und entscheiden, nicht du oder ich. Wenn du weitergeredet hättest, dann hätte er dir erzählt, dass er alles nur für seine Familie tut. Er hat mir schon so oft erzählt, dass seine Frau und seine Kinder auf ihn angewiesen sind und dass er deswegen nichts ändern kann. Als Epelpo begann, hatte er 5 Ziegen. Mit der Zeit hat er seine Herde auf 20 Ziegen vergrößert und inzwischen zu der heutigen Herde, die nochmals viel größer ist. Und trotzdem ist er sich immer noch nicht sicher, ob das genug sei. Wie viele Kinder hat er, wollte ich wissen. 5, antwortete sie. Sie kennen ihren Vater kaum. Die meiste Zeit ist er unterwegs gewesen auf der Suche nach besseren Weiden, damit die Ziegen fetter werden und gesunde Babys haben können. Auf diese Weise hat er seiner Familie viele Ziegen beschert, aber seine Kinder sind mittlerweile fast erwachsen. Sie haben wenig von ihm gehabt und ihre Erinnerungen beschränken sich mehr oder weniger darauf, ihn kommen und gehen zu sehen. Aber sie haben viele Ziegen und das hat er so gewollt. Kapitel 19. Wir saßen noch eine Weile unter dem Baum und ich dachte darüber nach, was Epelpo gesagt hatte. »Hast du jemals noch ein Kind bekommen, Mama Gombe, nachdem du deinen Mann wegen der Misshandlung verlassen hattest?« »Ja«, sagte sie lächelnd, »ich hatte 2, einen Jungen und ein Mädchen.« »Wo sind sie heute?«, fragte ich. Sie hielt einen Moment inne und schaute zum Horizont. »Afrika hat sie zu sich heimgeholt«, antwortete sie. »Oh, das tut mir leid.« »Das muss dir nicht leid tun, junger Jack. Damit hattest du nichts zu tun. Und sie haben außergewöhnliche Leben gelebt. Jedes Kind hat seine Big Five for Life erfüllt und dabei ein Leben geführt, von dem die meisten Menschen nur träumen.« »Ist es dir schwergefallen, sie gehen zu lassen?«, fragte ich. »Es sind deine Kinder«, antwortete sie. »Da fällt es immer schwer, sie gehen zu lassen. Solange sie leben, willst du sie vor Schaden bewahren. Wenn sie gestorben sind, weißt du zwar, dass sie nur diesen Teil ihrer Reise beendet haben, aber trotzdem vermisst du sie. Es ist immer hart, sie gehen zu lassen. Aber jedes kommt ja mit seinen ganz eigenen Herausforderungen, die es zu überwinden hat. Zu versuchen, sie davon abzuschirmen, was sie sich selbst als Aufgabe ausgesucht haben, würde es ihnen nur noch schwerer machen. Die Erinnerungen, die ihnen das Universum dann senden müsste, würden nur umso deutlicher ausfallen. Während meiner Zeit als Köchin bei der Reisegruppe habe ich etwas erlebt, was meine Art, Kinder zu sehen, für immer geprägt hat. Auf einer dieser Touren war ein ausländisches Paar. Abends trafen wir uns immer und redeten darüber, wie das Leben in ihrer Heimat war. Ich hatte damals selbst noch keine Kinder. Eines Abends erzählte mir die Frau, dass sie diese Reise angetreten hatten, weil ihr Mann sehr starke Depressionen entwickelt hatte. Als ich sie nach dem Grund fragte, erklärte sie mir, dass ihr einziger Sohn im Alter von 19 Jahren fortgegangen und in die Armee eingetreten war. Kurz danach wurde er in einem fernen Land getötet. Ihr Mann hatte sich danach immer weiter zurückgezogen, sodass schließlich die Ärzte diese Reise vorgeschlagen hatten, die ihn aus seiner Schwermütigkeit erlösen sollte. Ich fragte die Frau, ob ihr Mann und der Sohn sich so nahe gestanden hatten, was aber nicht der Fall war. »Nein«, sagte die Frau, »aber genau darunter leidet er wohl. Mein Mann hat sehr hart dafür gearbeitet, dass unser Sohn auf die beste Universität gehen könnte. 6, manchmal 7 Tage die Woche hat er dafür Tag und Nacht geackert. Nicht, weil es ihm Spaß gemacht hätte, sondern weil er unserem Sohn eine Top-Ausbildung ermöglichen wollte. Aber der Plan ist nicht aufgegangen. Als unser Sohn sich zur Uni anmelden sollte, war er daran nicht interessiert. Er hat darüber mit meinem Mann sehr heftig gestritten. Eines Tages kam er nach Hause und hat uns mitgeteilt, dass er in die Armee eingetreten war. 5 Monate später war er tot. Wir haben uns nie erklären können, warum er diese Entscheidung traf und zur Armee ging. »Warum wollte ihr Mann, dass der Sohn die beste Uni besucht?«, habe ich sie gefragt. »Um danach einen guten Job zu bekommen«, sagte sie mir. Hat Ihr Mann als Student eine Top-Universität besucht? Ja, hat er. Und dann den Job bekommen, in dem er so hart gearbeitet hat, fragte ich. Nein, anfangs nicht. Aber als unser Sohn älter wurde, fühlte er sich verpflichtet, diesen Stressjob anzunehmen, um das nötige Geld für die Ausbildung unseres Sohnes zu verdienen. Und den Job hat er nicht gemocht? Nein, die Arbeit hat ihm nicht gefallen. Nein, diese Arbeit hat ihm nicht gefallen. Und sie hat, wie erwähnt, viele Überstunden mit sich gebracht. Das hat er auf sich genommen, damit unser Sohn eine gute Universität besuchen können sollte. Als unser Sohn dann beim Militär gelandet ist, hat das meinen Mann tief verletzt. Er hat eine tiefe Depression entwickelt, nachdem unser Sohn getötet wurde. Wusste Ihr Sohn, dass Ihr Mann ihm deswegen eine gute Uni ermöglichen wollte, damit er später einen guten Job erreichen sollte? Ja. Mama Gombe sah mich an. Jack, das war eine schwere Nacht für mich. Manchmal sind wir den Dingen so nah, dass wir sie nicht mehr als solches erkennen können. In diesem Fall konnte ich sehen, was sie nicht erkennen konnten. Stell dir vor, wie das Ganze für ihren Sohn ausgesehen haben muss. Er hätte alles getan, um nicht auf die Uni gehen zu müssen. Denn das hätte bedeutet, die Verantwortung für das Unglück seines Vaters zu übernehmen. Er hätte dann die Schuld auf sich genommen, dass sein Vater Zeit gegen Geld getauscht hat. Denn deswegen hat sein Vater seinen Job gehasst. Kein Mensch würde freiwillig die Schuld auf sich nehmen für etwas, um das man nie gebeten hatte. Außerdem war für ihn klar, dass eine gute Uni zu besuchen, um einen guten Job zu bekommen, zu genau der Art von Job führen würde, wie ihn sein Vater hatte. Nicht gerade, was man eine rosige Zukunft nennen würde. Ich bin ganz sicher, das Paar und ihr Sohn, den ich persönlich nie getroffen habe, waren Schauspieler in meinem Stück, junger Jack. Ich habe viel aus dieser Geschichte gelernt. Kinder durchschauen ihre Eltern schnell, wenn sie sagen, tu, was ich sage, nicht, was ich tue. Werde nicht so wie ich ist eine Botschaft, die Kinder nicht verstehen. Erst recht nicht, wenn es niemanden sonst gibt, nach dessen Vorbild sie sich richten können. Mir war auch damals schon klar, sollte ich jemals Kinder haben, würde ich wollen, dass sie nach ihrem eigenen Maßstab erfolgreich werden. Ich würde mir für sie wünschen, dass sie ihre Big Five for Life erfüllen, egal was das auch sei. Und mir wurde schon damals klar, dass ich dazu vorleben musste, dass ich meine eigenen Big Five for Life erfülle. Und? Hast du das gemacht? Fragte ich. Ja, antwortete sie. Immer wenn ich zwischendurch daran dachte, sie nicht zu erfüllen, habe ich mich an jenes Ehepaar erinnert. Sie haben mich daran erinnert, dass eine meiner größten Rollen als Mutter genau das beinhaltete. Ein Big Five for Life Leben vorzuleben. Und? Fragte ich. In ihrem Leben haben meine Kinder ihre Big Five for Life mehrfach erfüllt, junger Jack. Und genau dadurch haben sie eines meiner Big Five for Life erfüllt. Kapitel 20. Als wir am nächsten Tag weitergingen, sagte ich, Epelpo tut mir leid. Er befindet sich auf seiner eigenen Reise, junger Jack. Er kann nicht erfüllen, was ihm noch nicht einmal bewusst ist. Seine Vers sind um ihn herum, doch er kann sie nicht sehen, weil er seine Big Five for Life nicht kennt. Und jene in seinem Umfeld können ihm nicht helfen, weil sie sich nicht sicher sind, was genau er tun, sehen oder erleben will. Vielleicht weiß er einfach nur noch nicht, wie er beginnen soll, sagte ich. Mama Gombe lachte. Du hast ein wirklich großes Herz, junger Jack, und das wird dich weit bringen. Aber Epelpo, fürchte ich, weiß es. Er tut es nur nicht. Wie kannst du dir da so sicher sein, Mama Gombe? Erneut lachte sie. Ich kenne Epelpo nun schon viele Jahre. Es ist immer dasselbe mit ihm. Er glaubt nicht, dass Lösungen einfach sein können. Er verkompliziert die Dinge so lange, bis sie ihm so schwer vorkommen, dass er sie erst gar nicht anfängt. Aber es ist nicht schwer, deine Big Five for Life zu erfüllen, junger Jack. Na ja, sagte ich. Ich wurde fast von Wilderern getötet, als ich einen Teil von meinen erfüllen wollte. Aber eben nur fast und nicht tatsächlich, erwiderte sie. Und selbst wenn es hier beendet gewesen wäre, dann hätte nur begonnen, was danach folgt. Du hast die Elefanten gesehen. Würdest du ein Leben, das mit einer solchen Erfahrung endet, eintauschen gegen eines, in dem du so etwas gar nicht hättest erleben können? Ich zögerte. Das ist eine schwere Frage, Mama Gombe. Findest du, junger Jack? Wenn es wirklich deine Big Five for Life sind, dann hängt der Erfolg deines Lebens davon ab, ob du sie tust, siehst oder erlebst. Dann lautet die Antwort nein. Ich würde kein längeres Leben wollen, wenn ich dafür meine Big Five for Life aufgeben müsste, sagte ich. Ich auch nicht, versicherte sie. Es gibt keine Garantie auf die Dauer unseres Theaterstücks. Zwar habe ich niemals angestrebt, früh zu sterben, aber deswegen hat es für mich trotzdem nie Sinn gemacht, auf das Beste in diesem Stück zu verzichten, nur um einen Tag länger im Theater zu bleiben. Und damit wären wir wieder bei dem, was ich schon einmal angesprochen habe. Es ist nicht schwer, deine Big Five for Life zu erfüllen. Es kommt einfach darauf an, sie zu erkennen und zu wissen, warum sie dir so wichtig sind. Dann geh los, finde deine Vers und entscheide dich, wen von diesen Vers du imitieren willst. Was immer dann auf deiner Liste steht, tu es, sieh es dir an oder erlebe es. Aber verwechsle niemals Einfachheit und Kraft, junger Jack. Erinnerst du dich an Archimedes? Ich sah sie überrascht an. Sei nicht erstaunt, fuhr sie fort. Ich habe viel in meinem Leben gelesen. Archimedes hat über die Kraft gesprochen. Gib mir einen Hebel, der lang genug ist und einen Stützpunkt, wo ich ansetzen kann, und ich werde die Welt aus den Angeln heben, lautete sein Satz. Ein Hebel ist nichts anderes als ein Stock, und ein Stützpunkt ist ein Stein. Stock und Stein, junger Jack. Einfacher geht's kaum. Doch das spricht nicht gegen ihre Kraft, wenn man sie richtig einsetzt. Mit diesem einfachen Prinzip wurde die Welt verändert. Nein, nein, junger Jack. Es ist nicht so, als ob Epelpo nicht wüsste, was zu tun wäre. Er tut's einfach nicht. Kapitel 21. Mama Gombe, fragte ich, wie hast du deinen Kindern die Big Five for Life erklärt? Da blieb sie stehen. Ich habe ihnen das hier gezeigt, sagte sie und breitete ihre Arme aus, als wollte sie die Landschaft um uns herum umfassen. Ich habe ihnen gezeigt, wie der Himmel nie zu enden scheint. Und ich habe ihnen gezeigt, wie jeder Berg, jeder Baum, jedes Tier einzigartig und faszinierend ist. Dies ist unser Spielplatz. Vom Tag ihrer Geburt an habe ich ihnen immer wieder und wieder erzählt, dass die Welt ihnen zu Füßen liegt und sie tun und lassen können, was sie wollten. Und ich habe ihnen gezeigt, wie reich die Welt ist an Möglichkeiten. Die meisten von uns werden angelernt, ihre Träume zu begraben, indem ihnen nie gesagt wird, wie sie zur Wirklichkeit gemacht werden können. Meinen Kindern habe ich beigebracht, unbeirrbar in Richtung ihrer Träume zu marschieren und die Welt wissen zu lassen, was sie da machen. Und dass die Träume Teil ihrer Big Five for Life sind. Ich habe ihnen sogar beigebracht, selbst dann zu starten, wenn sie noch nicht ganz sicher sind, was sie genau wollen. Weil ich wusste, dass ihre Vers unterwegs überall auf sie warteten. Natürlich war nicht jeder Wehr automatisch und endgültig der Richtige, aber jeder hatte eine kleine Lektion für meine Kinder, aus denen sie lernen konnten. Und sei es nur die Gewissheit, nicht zu imitieren, was diese Person gemacht hatte. Manchmal ist es nämlich genauso wirkungsvoll zu lernen, was man nicht will, wie das, was man will. Meine Kinder waren noch im Krabbelalter, als sie diese Dinge lernten. Und was ich bewährte, haben sie wiederholt und wiederholt und wiederholt. So lange, bis sie zur Gewohnheit wurden. Erfolg erzeugt Erfolg, junger Jack. Außerdem haben sie gesehen, wie ich ebenfalls genauso lebte und wie das uns allen gut tat. Nie haben sie gelernt, ihren Träumen nicht nachzugehen. Sie hatten großes Glück mit dir als Mutter, bemerkte ich. Ich hatte großes Glück mit ihnen, korrigierte Mama Gombe. Ich habe nie für möglich gehalten, wie groß die Freude war, die sie mir ihr Leben lang bereitet haben. Ich hatte großes Glück mit ihnen. Mama Gombe sah mich an. Ihr kleines, faltiges Gesicht blickte in meine Augen. Hast du Schwierigkeiten damit, deine übrigen Big Five for Life zu finden, junger Jack? Ich zuckte mit den Schultern. Irgendwie ja, aber ich mache mir nicht allzu viel Sorgen, weil dieses hier so fantastisch läuft. Doch ab und zu kommt mir das schon in den Sinn. Ich frage mich, ob meine Vers um mich herum sind und ich sie nur nicht erkenne, weil ich meine restlichen Big Five for Life nicht weiß. Stell dir vor, es wäre ein Spiel, junger Jack. Wenn du die Freiheit hättest, tun und lassen zu können, was du willst, was wäre das? Wenn Geld, Zeit, Talente und sonstige Hindernisse nicht existierten. Was wären die 5 Dinge, die du, bevor du stirbst, unbedingt getan, gesehen oder erlebt haben willst, um dein Leben als erfüllt zu betrachten? Falls das nicht hilft, versuche es von der anderen Seite. Zum Beispiel Epelpo. Der könnte sich all die Dinge vor Augen führen, die er jetzt tut, aber die ihm nicht gefallen. Er könnte sich fragen, warum sie ihm nicht gefallen, und würde darüber entdecken, was er wirklich will. Vielleicht würde er sagen, dass er seine Ziegen nicht hüten mag und auf deine Frage nach dem Grund dafür antworten, weil er mehr Freiheit möchte. Und wenn du ihn dann fragst, was er mit der Freiheit anfangen wollte, würde er vielleicht sagen, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. Und wenn du ihn darauf fragtest, warum er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte, würde er vielleicht sagen, dass sie seine größte Freude im Leben ist und er ihnen irgendetwas geben möchte, um ihnen das zu zeigen. Und vielleicht würde er dann erkennen, dass er ihnen das größte Geschenk dadurch machen könnte, glücklich zu sein. Und das zweitgrößte Geschenk könnte darin bestehen, tatsächlich mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, vor allem, wenn er glücklich ist. Also würde er vielleicht entdecken, was er mag, indem er fragt, was er nicht mag. Kapitel 22. Als der Frühling während unserer Reise zum Sommer wurde, strahlte das Land, durch das ich mit Mama Gombe zog, die große Hitze der sonnigen Tage zurück. Der Boden war staubtrocken und die Krume in große Risse aufgeplatzt. Die grünen Frühlingsgräser waren von der Sonne längst strohgelb getrocknet worden. Wir hatten die Berge hinter uns gelassen und waren in die lange Savanne hinabgestiegen, die wir nun durchquerten. Es war kein Ende abzusehen, aber Mama Gombe versicherte, dass am anderen Ende mehr Berge kommen würden. Hier haben uns dann die Löwen entdeckt. Wir waren bereits viele Tage gelaufen, als ich bemerkte, dass Mama Gombe noch wachsamer als sonst auf jede Bewegung um uns herum achtete. Das Gras brauchte sich nur in eine bestimmte Richtung zu neigen und sie blieb sofort stehen und wartete. Oder wenn ein Vogel hinter uns rief, drehte sie sich um und beobachtete ihn minutenlang. Zuerst dachte ich, dass sie mir zeigen wollte, was sie mir zuvor immer wieder geraten hatte. Genieße jeden Tag, junger Jack. In jedem Moment ist etwas enthalten, das sich zu lernen lohnt. In diesem Fall war ganz sicher etwas zu lernen. Als die Sonne ihren Scheitelpunkt erreicht hatte und auf uns niederbrannte, sagte Mama Gombe wie beiläufig, »Wir werden von Löwen verfolgt, junger Jack.« Sofort blickte ich mich um, aber alles, was ich sah, waren hohe Grasbüschel. »Sie bleiben in einiger Entfernung hinter uns«, sagte sie. »Möglicherweise sind sie nur neugierig, vielleicht aber auch hungrig. Im Sommer, wenn alles austrocknet, wird es für die Löwen schwieriger, Beute zu finden, weil alle Tiere weiterziehen.« »Bist du sicher, dass wir verfolgt werden?«, fragte ich. »Ganz sicher.« »Was werden sie tun?«, fragte ich. »Werden sie uns angreifen?« »Das kann sein«, antwortete sie. »Löwen haben immer mal wieder Menschen angegriffen, auch wenn sie eigentlich Antilopen vorziehen. Was können wir tun?«, wollte ich wissen. »Versuche nicht, wie eine Antilope auszusehen.« Kapitel 23. Bis zum Nachmittag hatten wir uns bis zu einem dichten Wäldchen von Weißdornbäumen weiterbewegt. Weißdornbäume, die auch schreckliche Akazie oder Katzenkralle genannt werden, sind ein Paradebeispiel für den fortdauernden Kampf ums Überleben in der Natur. In einer Umgebung, wo grüne Blätter und saftige Zweige von vielen Tieren gesucht und gefressen werden, hat der Weißdorn riesige Dornen an seinen Zweigen gebildet, um sich vor dem Fraß der Pflanzenfresser zu schützen. Mama Gombe begann, einen großen abgebrochenen Ast herbeizuziehen. »Die Löwen kommen näher. Ich glaube, sie sind nicht mehr nur neugierig. Sammle so viele solcher Äste wie möglich und bring sie zu mir. Und, junger Jack, du musst dich beeilen. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren.« Mein Herz klopfte wild, während ich die Äste einen nach dem anderen zu Mama Gombe schleppte. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehte, erwartete ich, von einem sprungbereiten Löwen angefallen zu werden. Obwohl mir die Dornen meine Hände auffrissen, als ich sie aus dem Dickicht herbeizog, war mir das egal. Ich wusste, dass die Schrammen gar nichts waren, verglichen mit dem, was die Pranken der Löwen mit mir anstellen würden. Es grummelte in der Ferne und ich sah dunkle Wolken am Horizont heraufziehen. Ich beeilte mich, noch mehr Äste zu finden. Mit den Ästen, die ich nach und nach brachte, formte Mama Gombe einen kleinen Schutzraum aus stacheligen Weißdorn. Zuerst formte sie eine kreisförmige Lage um sich herum auf dem Boden, auf die sie mehr und mehr Äste hoch aufschichtete. Nur ein kleines Loch blieb frei, durch das ich ins Innere dieses Dornen-Iglus gelangen sollte. Ich lieferte einen weiteren Ast ab, und als ich mich umdrehen wollte, um wieder zum Dickicht zu gehen, sagte sie, »Das muss genügen, junger Jack.« »Kein Problem, Mama Gombe«, sagte ich und drehte mich um. »Ich schaffe noch mehr, da sind noch weitere Äste.« »Junger Jack!« Es war die Schärfe in ihrem Ton, als sie meinen Namen nannte, die mir die Nackenhaare aufstellte. In all den Monaten unserer gemeinsamen Reise war Mama Gombe weder zu mir noch zu sonst jemandem jemals laut geworden. »Komm hierher in den Schutzraum, junger Jack«, sagte sie ruhig. »Sofort.« Ich drehte mich zu dem Weißdorn-Dickicht um. Davor stand eine ausgewachsene Löwin und sah mich mit angelegten Ohren an. Ihr Schwanz wogte langsam hin und her. »Jetzt sofort«, sagte Mama Gombe nochmals, »und mach keine hastigen Bewegungen.« Wie in Zeitlupe schlich ich durch die Öffnung. Der unterste Ast war fast einen Meter hoch. Langsam stieg ich über ihn hinweg, ohne die Löwin auch nur einen Moment aus den Augen zu lassen. Ich fühlte, wie die Dornen in meine Wade und meinen Oberschenkel schnitten, als ich drüber kletterte. Mama Gombe buxierte mich in den hinteren Bereich der Umzäunung und häufte rasch drei Äste in die Öffnung, wo ich eingestiegen war. Jetzt befanden wir uns inmitten eines Dornenkreises. »Was machen wir jetzt?«, fragte ich. »Wir warten.« »Worauf?«, wollte ich wissen. »Das hängt vom Universum ab«, antwortete sie. Es raschelte im Gras auf der anderen Seite unserer Einfriedung. Eine zweite Löwin zeigte sich. Beide waren weniger als 6 Meter von uns entfernt. Ich konnte sehen, wie sich ihre Muskeln über ihren Schultern spannten, als sie sich bewegten. Es schien, als wollten sie die Lage beurteilen. Beide Löwinnen setzten sich und beobachteten uns. Sie warteten auch. Ich erinnere mich, wie ich gelesen hatte, dass ein Löwenkiefer 5-mal kräftiger ist als der menschliche. Ich sah Mama Gombe an. »Was sollen wir tun?« »Genieße den Anblick, junger Jack.« »Den Anblick genießen? Mama Gombe, wir sind gefangen in einem kleinen Dornenbau in der weiten Savanne und werden von 2 Löwen beobachtet, die weniger als 6 Meter entfernt sitzen.« »Scheinbar hast du also den dritten noch gar nicht entdeckt«, sagte sie und nickte mit dem Kopf zum Dickicht. Ich drehte mich und sah. Ein ausgewachsener männlicher Löwe stand dort und blickte uns an. Seine riesige Mähne wehte sanft im Wind. Wie er so dastand, flexte er seine Muskeln von der Schulter den Rücken hinab. Der Schweif wogte langsam hin und her. »Was sollen wir machen?«, fragte ich erneut. »Genieße den Augenblick, junger Jack. Dafür bist du doch nach Afrika gekommen, oder?« »Die meisten Menschen sehen in ihrem ganzen Leben nicht einen einzigen Löwen. Hier bist du nun, und einen Löwen zu sehen, ist Teil deiner Big Five for Life. Du hast gleich 3 von ihnen direkt vor dir. Genieße ihren Anblick.« »Unmöglich. Ich habe Todesangst«, sagte ich. Und so war es. Mein ganzer Körper zitterte und mein Verstand suchte krampfhaft nach einem Ausweg aus dieser brenzlichen Lage. Raus aus dem Dornenkreis und weit weg von den Löwen. Mama Gombe legte ihre Hand auf meine Schulter. »Wenn du alles getan hast, was du konntest, musst du dich davon freimachen, das Ergebnis kontrollieren zu wollen.« »Aber ich will nicht sterben, Mama Gombe«, sagte ich. »Ich auch nicht«, sagte sie. »Wir haben alles in unserer Kraft Stehende getan. Es gibt nichts, was du oder ich jetzt noch tun könnten.« »Aber hätten wir doch nur einen anderen Weg genommen«, sagte ich. »Oder vielleicht hätten wir einfach...« Mama Gombe berührte erneut meine Schulter. »Junger Jack, ich weiß, du hast Angst. Aber zurückzublicken wird dir nichts bringen. Wenn du im Leben vor eine Herausforderung gestellt wirst und alles dir Mögliche versucht und unternommen hast, dann musst du dich von dem lösen, was kommen kann. Es ist nicht gut, sich zu sorgen, was die Zukunft bringen wird. Und es ist auch nicht gut, dir vorzuwerfen, was du in der Vergangenheit getan hast. In jenen Momenten, in diesem Augenblick, musst du nur sein und das Universum tun lassen, was es will. Ich sah Mama Gombe an und erblickte die Ruhe in ihrem Blick und die Güte in ihrem Gesicht. »Du hast mir erzählt, dass es dein Traum ist, seit du ein Kind warst, diese Tiere einmal zu sehen«, sagte sie. »Dies ist deine Chance. Sieh sie an.« Ich blickte hinaus zu den Löwen. Der Löwenmann stand noch immer neben dem Dickicht und ein Weibchen hatte sich zu ihm gesetzt. Sie waren wirklich majestätisch. Sie waren so nah, dass ich die winzigen Insekten erkennen konnte, die um ihre Schädel schwirrten. Ich konnte jedes einzelne Barthaar erkennen. Und wenn sie sich streckten, fuhren sie riesige Klauen aus. Und wenn sie gähnten, blickte ich in ihre Mäuler, die voller Reißzähne waren. Und trotzdem, in diesem Augenblick überkam mich eine große Ruhe. »Was geschehen will, geschieht«, sagte Mama Gombe. »Genieße diesen Moment, solange er andauert.« Kapitel 24. Ich schreckte aus dem Schlaf. »Wo bin ich?«, dachte ich. »Ich habe geträumt. Von Löwen.« Ein stechender Schmerz durchfuhr meine Schulter und ich zuckte zusammen. Es war ein Dorn. Also war es kein Traum. Ich befand mich mitten in einem kleinen Dornenkreis. »Ich muss eingeschlafen sein«, dachte ich. Stundenlang hatte ich die Löwen angeschaut. Als mich schließlich die Ruhe überkommen und ich mich von der Vorstellung freigemacht hatte, was passieren könnte, hatte ich mich gesetzt und mich an den Löwen ergötzt. Plötzlich sah ich mich um. Mama Gombe. Wo war Mama Gombe? Der Dornenkreis war leer. Als ich mich umsah, bemerkte ich, dass ein Teil der Einfriedung auseinandergezogen war und die Äste verstreut umherlagen. Mama Gombe war fort. Ich saß wie gelähmt. Die Löwen haben sie geholt und ich habe nichts gemerkt. Mein Körper wollte hoch, aber ich wusste nicht, was ich tun und wohin ich gehen sollte. Da bewegte sich das Gras am Rande des Dickichts. »Jetzt kommen sie zurück, um mich zu holen«, dachte ich. Ich sprang auf die Füße und begann, die Öffnung des Dornenkreises zu schließen, so gut es ging. Ich blickte hoch, ob die Löwen angriffen. Stattdessen war da Mama Gombe und lachte mich an. »Hast du so ein großes Gefallen an dem kleinen Dornenbau gefunden, junger Jack?«, rief sie. »Komm, komm raus. Es gibt viel zu sehen in der Welt.« Kapitel 25. »Du lebst«, rief ich und umschlang Mama Gombe. »Ich dachte, sie hätten dich getötet.« Sie lachte. »Nein, das Universum hat nicht genommen, es hat gegeben.« »Komm mit«, sagte sie, »ich muss dir was zeigen.« Der Sturm gestern am Horizont muss sie hierher geführt haben. Wir gingen mehrere Minuten, bis Mama Gombe stehen blieb. »Sieh, junger Jack«, sagte sie, »sieh dir eines der größten Wunder der Natur an.« Wir befanden uns dort, wo sich das Niveau der Savanne langsam neigte. Und soweit mein Auge reichte, sah ich nichts als langsam weiterziehende Tiere. »Gnus«, sagte Mama Gombe, »auf der großen Wanderung. Sie machen sie jedes Jahr während der Trockenzeit und suchen saftiges Weideland. Ihre Ankunft kam genau zum richtigen Zeitpunkt für uns.« Mehrere hunderttausend Tiere zogen langsam grasend weiter. Einige von ihnen waren nicht mehr als 15 Meter entfernt. Zwischen den Gnus standen auch Zebras und Gazellen. Gebannt bewunderte ich das Schauspiel. »Das ist ein Teil eines einzigen großen Kreislaufs. Die Tiere werden auf ihrer Suche nach Futter und Wasser langsam mehr als 3000 Kilometer zurücklegen. Auf dieser Reise werden mehrere tausend Kälber geboren. Sie sind der Grund, weshalb uns die Löwen nicht angegriffen haben?«, fragte ich. »Ja«, antwortete sie. »Als du eingeschlafen warst, blieben sie auf ihrem Posten. Ich hatte erwartet, dass sie in der Nacht angreifen würden, aber bei Einbruch der Dämmerung begannen sie etwas zu wittern. Alle paar Minuten nahmen sie Witterung aus der Luft auf. Und plötzlich waren sie verschwunden. Sie hatten die Witterung der Gnus aufgenommen.« Ich blickte zum Horizont. »Versuche nicht, wie ein Antilope auszusehen und versuche nicht, wie ein Gnu zu riechen«, sagte ich. Du lernst schnell, junger Jax, lachte Mama Gombe. Wirklich schnell. Beide sahen wir hinunter auf die Ebene. Sagenhaft. Absolut atemberaubend, entfuhr es mir. Wir hielten uns mehrere Tage noch am Rande der Gnus auf und ich begann, noch besser zu verstehen, was Mama Gombe meinte, wenn sie sagte, dass alles mit allem zusammenhängt. Wir sahen, wie die Herde immer wieder von Löwen, Geparden, Leoparden und Hyänen angegriffen wurde. »Sie holen die Alten und Schwachen«, erklärte Mama Gombe. »Ansonsten würde die Herde zu groß werden und das Land zerstören. Gleichzeitig fressen die überlebenden Tiere das hohe Gras und geben so den zarten grünen Trieben eine Chance zum Wachsen. Täten sie das nicht, würde das hohe Gras austrocknen und könnte durch Blitzschlag einen Buschbrand entfachen. Die Ausscheidungen der Tiere werden dann von den Mistkäfern unter der Oberfläche vergraben und sorgen so für Dünger, auf dem die neuen Triebe gedeihen können. Alles ist miteinander verbunden, junger Jack. Jedes Tier, jedes Insekt und jede Pflanze erfüllt einen Zweck in der Natur. Was ist mit uns, fragte ich. Warum sind wir hier? Ich glaube, das muss jeder von uns selbst entscheiden, antwortete sie. Wir entscheiden, ob unser Dasein einem Zweck dient, wie etwa der Erfüllung unserer Big Five for Life. Und dann, so glaube ich, wird das Universum immer zur Stelle sein, um uns auf diesem Weg zu unterstützen. Oder wir können uns entscheiden, einfach nur ein Dasein zu fristen. Wir haben die Wahl. Glaubst du, dass sich viele Menschen entscheiden, einfach nur ein Dasein zu fristen? Wollte ich wissen. In meinem Leben habe ich viel gesehen und viele Leute getroffen, junger Jack. Was ich gelernt habe, ist, dass manchmal keine Entscheidung auch eine Entscheidung ist. Die Menschen mögen erzählen, was ihre Wünsche sind, und manchmal fragen sie auch, ob sie etwas bekommen. Aber mir kommt es so vor, als ob das Universum nicht nur hinhört, sondern auch hinsieht. Wir beide hätten am Weißdorndickicht ankommen, uns hinsetzen und wünschen können, dass uns die Löwen nicht fressen. Wir hätten das Universum bitten können, uns Schutz zu gewähren, um die Löwen fernzuhalten. Aber ich glaube, wenn wir es hätten dabei bewenden lassen, wären wir längst gefressen worden. Ich glaube, es ist gut, das Universum um Unterstützung zu bitten, wenn wir unsere Big Five for Life erfüllen wollen. Aber ich glaube auch, wir müssen dem Universum zeigen, wie viel uns daran liegt. Und dazu müssen wir an unserem Erfolg aktiv mitwirken. Wir haben die Gnus nicht hergebracht. Aber wer weiß, wenn wir die Weißdornzweige nicht gesammelt und damit unseren Teil beigetragen hätten, die Löwen auf Distanz zu halten, vielleicht hätte das Universum die Herde letzte Nacht an einen anderen Ort geführt. Kapitel 26. Wohin jetzt, Mama Gombe, fragte ich. Nach wochenlanger Wanderung hatten wir die Gnus und die Savanne hinter uns gelassen und befanden uns am Fuß eines weiteren Gebirges. »Ich glaube, wir sollten dich zuerst zu einem Arzt bringen. Deine Wunde gefällt mir nicht.« Eine Woche zuvor hatte ich mir in die Hand geschnitten, als ich Feuerholz vorbereitete, und es verheilte nicht besonders gut. »So schlimm ist es nicht, Mama Gombe.« »Es ist schlimm genug. Wir gehen diesen Weg.« Sie begann, in Richtung der Berge zu gehen. »Wie kommt es, Mama Gombe, dass du dich hier so gut auskennst? Wochenlang gehen wir durch die scheinbar endlose Savanne, und kaum, dass sie endet, weißt du, wo du bist.« »Ich bemühe mich, nur auf das zu achten, was für mich wichtig ist, junger Jack. Wenn du es nicht mit sinnlosem Zeug zumüllst, ist in deinem Gehirn ziemlich viel Platz für Dinge, die dir wichtig sind. Ich bin in meinem Leben mehrfach hier gewesen, und mit jedem Mal wird es leichter, mich daran zu erinnern und den Weg zu finden. Freu dich, dass du nicht dabei warst, als ich das erste Mal hier war. Da bin ich tagelang umhergeirrt, bevor ich endlich wusste, wo ich war. Aber mit jedem Versuch wirst du besser. Fast jeder kommt ab und zu ein wenig vom Kurs ab. Es kommt nur darauf an, dass du nicht aufgibst, wenn es passiert. Links abzubiegen, wenn man eigentlich nach rechts muss, ist nur dann ein Problem, wenn du nicht umkehrst. Oder wenn du nicht mehr weitergehst. Anscheinend sind wir Menschen die einzigen Lebewesen, die damit ein Problem haben, sagte sie. Affen werden verschiedene Früchte probieren und dabei lernen, welche gut und welche nicht gut sind. Sie hören nicht einfach auf zu essen, nur weil sie einmal an eine Frucht geraten, die zwar so aussieht, aber tatsächlich nicht essbar ist. Und sie werden diese ungenießbare Frucht kein zweites Mal essen, in der Hoffnung, dass sie plötzlich essbar wird. Wenn die Giraffe in der Savanne auf Feuer trifft, geht sie nicht weiter auf die Flammen zu. Und sie legt sich auch nicht hin, um darüber zu jammern, dass es brennt. Genauso wenig, wie sie jemand anderen dafür verantwortlich macht, dass sie nicht zu ihren Lieblingsbäumen kommt. Sie findet einfach einen anderen Weg. Und jedes Mal, wenn sie etwas Neues lernt, dann merkt sie sich das. Kapitel 27. Als wir in der Klinik ankamen, wurden Mama Gombe und ich von einem weißhaarigen Mann namens Kilali empfangen. »Hallo, Mama Gombe«, sagte er, als sie sich herzlich umarmten. »Was führt dich so weit hier hinaus?« »Mein junger Freund und ich erfüllen unsere Big Five for Life«, sagte sie. »Aber er hat sich geschnitten. Alles, was ich tun konnte, hat nicht viel geholfen.« »Was hast du versucht?«, wollte er wissen. Die nächsten 10 Minuten lang besprachen Kilali und Mama Gombe, was sie unternommen hatte, bei ihrem Versuch, meine Wunde zu heilen. Mir wurde klar, dass ich genau das beobachtete, was sie mir aus der Welt der Tiere beschrieben hatte. Sie hatte versucht, mich zu versorgen, was aber erfolglos geblieben war. Also hatte sie mich zu Kilali gebracht, um etwas anderes zu versuchen. Dabei lernten beide von uns neue Dinge, die wir uns für den Rest unseres Lebens merken würden. »Unter normalen Umständen hätte gewirkt, was du getan hast, Mama Gombe«, sagte Kilali. »Aber weil die Dürre so groß ist, haben die Kräuter, die du angewendet hast, nicht die übliche Heilkraft. Wir haben herausgefunden, dass...« Und in dieser Art verlief das ganze Gespräch. Es war Mama Gombe nicht peinlich oder unangenehm, dass sie nicht wusste, wie sie mich hätte behandeln können. Sie hat vielmehr Kilali mit Fragen gelöchert und betrachtete das Ereignis als eine gute Gelegenheit, ihr Wissen zu erweitern. »Sie findet einfach immer ihre Vers«, dachte ich still. »Sie lernt permanent.« Den Abend verbrachten wir bei Kilali. »Woher kennst du Mama Gombe?«, fragte ich ihn. Er schmunzelte. »Mama Gombe ist der Grund, dass ich Arzt geworden bin.« »Das ist nicht wahr, Kilali«, entgegnete sie. »Du bist Arzt geworden, weil du hart dafür studiert hast.« »Na, dann muss ich es so formulieren. Mama Gombe hat mir geholfen, den Weg zu finden, ein Arzt zu werden«, sagte Kilali. »Als ich in der Schule war, haben meine Lehrer gemeint, dass ich weiter studieren soll. Ich mochte die Naturwissenschaften und sie konnten gar nicht so schnell neue Bücher beschaffen, wie ich sie verschlungen habe. Aber meine Familie war sehr arm und mein Vater wusste nicht, wie er das nötige Schulgeld verdienen sollte, damit ich weiterlernen konnte. Eines Tages kam Mama Gombe in unser Dorf und als mein Vater hörte, wie sie den Kindern das Konzept der Big Five for Life beibrachte, sprach er sie an und fragte, ob sie ihm helfen könne, eines seiner Big Five for Life zu erfüllen. Als sie ihn fragte, was er benötigte, antwortete er, dass er einen Job als Holzfäller suche. »Das fand ich eine sehr ungewöhnliche Bitte«, unterbrach ihn Mama Gombe. »Unter all den Dingen, die man sich vorstellen konnte, nannte dieser Mann als eines seiner Big Five for Life einen Job als Holzfäller. Also habe ich ihn gefragt, warum er das wollte. Nicht, dass ich das bewerten möchte, denn es sind ja deine Big Five for Life und du allein entscheidest, was du dir erfüllen möchtest, aber es interessiert mich«, sagte ich. Er erzählte mir, dass er den Job wollte, weil er gehört hatte, dass Holzfäller viel Geld verdienen können. Als ich ihn fragte, wozu er viel Geld benötigt, traten dann Tränen in seine Augen und er erzählte, wie sehr er sich wünschte, dass Kilali weiter zur Schule gehen konnte, was er sich aber nicht leisten kann. »Mein Vater war ein sehr stolzer Mann«, bemerkte Kilali. »Und ein sehr guter noch dazu«, ergänzte Mama Gombe. »Nie habe ich einen Vater getroffen, der seinen Sohn mehr liebte.« »Und wenn ich es richtig verstehe, hast du ihm geholfen, den Job zu finden?«, fragte ich Mama Gombe. »Das habe ich nicht, junger Jack, und daraus kannst du eine kostbare Lehre ziehen. Wenn du deine Big Five for Life festlegst, ist es absolut zentral, dass du dich fragst, warum du sie gewählt hast. Ein Job als Holzfäller war nicht wirklich Teil der Big Five for Life von Kilalis Vater. Der Wunsch war einfach ein Ausdruck dessen, was er sich vorstellen konnte, um das zu erlangen, was er wirklich wollte. Und das war, irgendwie seinem Sohn zu ermöglichen, weiter die Schule zu besuchen. Die Menschen, die ich kontaktierte, um mit ihnen zu besprechen, dass Kilali weiter zur Schule gehen sollte, waren ganz andere Menschen als jene, mit denen ich gesprochen hätte, um seinem Vater wirklich zu einem Job als Holzfäller zu verhelfen. Das Universum und die Menschen in unserem Umfeld werden uns behilflich sein, das zu bekommen, wonach wir mit unseren Big Five for Life streben. Deswegen ist es von zentraler Bedeutung, dass wir das anstreben, was wir wirklich wollen. Ich wendete mich erneut zu Kilali. Hat dein Vater erleben können, wie du dich als Arzt um Patienten kümmerst? Ja, sicher, sagte Kilali und freute sich. Er hat sogar mehrere Jahre bis zu seinem Tod hier in der Klinik gearbeitet. Kilali machte eine Pause und Tränen liefen ihm durch das Gesicht. Sanft wischte er sie ab. Niemals habe ich einen Mitarbeiter gehabt, der seinen Job pflichtbewusst erledigt hätte. Ich habe oft darüber gelacht, wenn er den Menschen sofort nach der Begrüßung versichert hat, dass sie hier in besten Händen waren und sein Sohn ein guter Arzt sei. Ich bin mir sicher, dass er sehr stolz darauf war, einen solchen Sohn zu haben, sprach ich. Das war er. Und ich war sehr stolz darauf, einen solchen Vater zu haben, sagte Kilali. Kapitel 28. Am dritten Tag unseres Aufenthaltes bei Kilali erzählte mir Mama Gombe, dass sie mir etwas ganz Besonderes zeigen wollte. Was ist es denn, wollte ich wissen. Heute Abend wirst du an deinem ersten Talimpopo teilnehmen, sagte sie. Was ist denn das? Wollte ich wissen. Das ist eine Feier, die du machst, wenn du deine Big Five for Life erfüllst. Und es ist ein schneller Weg, deine Vers zu finden. Ab dem Spätnachmittag begannen nach und nach Menschen, sich im Hof vor der Klinik zu versammeln. Es dauerte nicht lange, bis die gesamte Fläche voll war. Scheint fast, als hätte sich das ganze Dorf hier versammelt, sagte ich zu Mama Gombe. Genau so ist es, antwortete sie. Warum, wollte ich wissen. Das wirst du sehen und vielleicht sogar mitmachen. Wenige Minuten später trat eine junge Frau vor die Menschenmenge. Die Leute applaudierten, als sie die drei Stufen zum Eingang der Klinik hinaufkam. Sie war etwa 14 Jahre alt und freute sich. Ich danke euch, sagte sie. Mein Name ist Lalamba. Vielen Dank für euer Mitgefühl und eure Begeisterung und schon einmal vorab für eure Hilfe. Ich bin im Begriff, meine Big Five for Life zu erfüllen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich beginnen sollte. Ich möchte euch erklären, was meine Big Five for Life sind und euch fragen, ob ihr mir helfen könnt. Mir liegt viel daran zu hören, was ihr zu sagen habt. Was dann in den folgenden 3 Stunden passierte, war einfach nur wunderbar. Anfangs erläuterte Lalamba jedes ihrer Big Five for Life und warum sie es anstrebt. Und dann bat sie die Anwesenden, ihr zu helfen, den besten Weg zu finden, wie sie ihre Big Five for Life tun, sehen und erleben kann. Und wie sie das wollten. Unabhängig von ihrem Alter oder ihrer Stellung in der Dorfgemeinschaft konnte sich jede Person mit ihren Ideen einbringen. Einige der besten Impulse kamen von den Jüngsten. Sie sind auch diejenigen mit der meisten Kreativität, bemerkte Mama Gombe, weil sie alles sehen, was möglich ist, anstatt sich auf das Unmögliche zu konzentrieren. Nachdem eine Idee vorgetragen wurde, entwickelte sie sich sehr rasch, weil jeder in der Gruppe sich bemühte, etwas beizutragen. Nach dem eigentlichen Vortrag wurde die Idee von jemandem schnell verbessert und dann von jemandem anderen und danach von einem dritten. So wurde die Idee in kurzer Zeit zu einer konkreten Gelegenheit. Für jede Verbesserung gab es Beifall, Anerkennung und Ermunterung füreinander. Im Talimpopo liegt viel Kraft, erzählte mir Mama Gombe, als wir zusahen, wie sich die Dinge entwickelten. Durch den gemeinsamen Beitrag vieler wird sich Lalamba viel schneller auf ihre Big Five for Life zubewegen. Weißt du, junger Jack, jeder von uns sieht die Welt mit seinen Augen, weil wir eigene Erfahrungen gemacht haben. Wenn der Löwe das Gnu und den Geier auf den Rand des Abgrunds zutreibt, ist es derselbe Abgrund. Aber wo das Gnu den Tod findet, findet der Geier die Freiheit. Eine Infektion nach der Verletzung an einem Weißdornstachel kann für jemanden tödlich enden, wenn man sich damit nicht auskennt, wie man so etwas heilt. Aber für einen erfahrenen Arzt ist das so einfach wie das Auftragen einer Salbe. Der Zweck des Talimpopo besteht darin, jemandem erkennen zu helfen, was sie vorher nicht sehen konnten. ihre Augen für neue Möglichkeiten zu öffnen. Und jeder, der sich daran mit Rat beteiligt, gewinnt dabei auch. Wie meinst du das? La Lamba ist nicht die Einzige, die sich daran erinnern wird, was heute Abend gesagt wurde. Genau wie sich die Ideen für sie entwickeln und Fortschritte bringen, wird sich auch jeder Anwesende Gedanken machen, wie das, was er hört, ihm und seinen eigenen Big Five for Life helfen kann. Aber damit nicht genug. Schau dir die Menschen an. Siehst du, wie es sie beflügelt, dass sie La Lamba helfen können? Ganz egal, wie lange es dauern wird und wo sie sich dann befinden. In dem Moment, wo sie erfahren, dass La Lamba erfolgreich war, wird sich jeder der hier Anwesenden voller Stolz daran erinnern, dass sie ihr dabei geholfen haben. La Lambas Erfolg ist auch ihr Erfolg. Je länger die Menschen La Lamba mit jedem ihrer Big Five for Life halfen, desto mehr Verbindungen konnten sie zwischen ihnen entdecken. Wo zunächst einige Ideen in einer Sackgasse zu enden schienen, ergaben sich plötzlich Auswege aus Ideen für eines der anderen ihrer Big Five for Life. Unsere Big Five for Life sind alle miteinander verbunden, sagte Mama Gombe. Der Mann, der einerseits der beste Vater der Welt sein und andererseits die Welt bereisen will, kann beides erreichen, indem er sein Kind mit auf die Reise nimmt. So werden die Augen beider geöffnet. Als der Abend beendet und alle Gäste heimgegangen waren, saß ich mit Mama Gombe auf den Stufen zur Klinik. Das war faszinierend für mich. Ich habe mir gedacht, dass es dir gefallen würde, junger Jack. Vielleicht wirst du selbst bald einmal einen Teil im Popo haben. Vielleicht sogar mehrere im Laufe deines Lebens. Dieses war La Lambas erstes und es wird wahrscheinlich nicht ihr letztes gewesen sein. Sollte sie zukünftig irgendwann einmal in einer Sackgasse stecken, wird sie erneut um Unterstützung bitten. Du kannst es auch. Die Menschen in meiner Heimat haben keine Ahnung, was ein Talimpopo ist, Mama Gombe. Nun, vermutlich wirst du es ihnen dann beibringen müssen, junger Jack. Kapitel 29. Beim Morgengrauen wurde ich geweckt durch das Geräusch mahlender Kieferknochen in direkter Nähe zu meinem Kopf. Voller Schreck zuckte ich zusammen und rollte zur Seite. Als ich mich aufzurichten versuchte, starrte ich direkt in zwei riesige Augen an den Außenseiten eines riesigen schwarzen Schädels. »Ganz langsam, junger Jack«, hörte ich Mama Gombe in einer sanften, ruhigen Stimme sagen. »Mache keine hastigen Bewegungen. Sie mögen keine hastigen Bewegungen.« Ihre Finger umschlossen fest meinen Arm und zogen mich ganz langsam fort von dem massigen Schädel. Am Abend zuvor hatten Mama Gombe und ich unser Lager in einem kleinen Tal voll saftigen grünen Grases aufgeschlagen, das zu der Zeit bis auf uns völlig leer zu sein schien. »Was ist das?« wollte ich wissen. »Afrikanischer Wasserbüffel«, lautete ihre Antwort. »Du befindest dich mitten in deinem letzten deiner African Big Five.« Langsam richtete sie mich auf. »Sie sind hier ins Tal gekommen, während wir schliefen«, sagte sie. »Ich bin auch erst kurz vor dir aufgewacht.« Das Tier, dem ich gerade in die Augen geblickt hatte, stand jetzt nicht mehr als 1,50 Meter entfernt und Mama Gombe zog uns langsam weiter fort von ihm. Es hatte zwei massive schwarze Hörner, die sich majestätisch zu beiden Seiten des Schädels bogen. Ein riesiges Tier. »Sie wiegen fast eine Tonne«, erklärte Mama Gombe. »Und ihre Hörner können tödlich sein. Meistens sind sie sehr friedlich. Aber sie mögen es nicht, wenn sie aufgeschreckt werden. Ich bin sicher, dass er sich genauso wie wir über unsere Begegnung wundert.« »Wird er angreifen?«, fragte ich. »Nicht, solange wir es nicht tun. Und das ist etwas, was du bei einem afrikanischen Büffel nie tun solltest. Ein Elefant oder ein Nashorn sind aufgrund ihrer schieren Größe sehr gefährlich, aber oftmals machen sie nur einen Scheinangriff, um dann zurückzuweichen. Die hier kennen kein Zurückweichen. Wenn sie angegriffen werden, gehen sie zum Gegenangriff über und kämpfen auf Leben und Tod. Entweder bis sie den Angreifer getötet haben oder bis sie selbst getötet werden.« »Gut zu wissen«, antwortete ich. »Was machen wir jetzt?« »Wir gehen«, sagte Mama Gombe. »Was bedeutet, wir gehen durch sie hindurch?« »Sie?« Bis dahin hatte ich nur auf den Büffel vor unseren Augen geachtet. Als ich meinen Blick für einen Moment von ihm wandte und aufsah, stellte ich fest, dass wir uns in der Mitte einer Büffelherde befanden. Es müssen an die 1000 Tiere gewesen sein. Überall um uns herum waren Büffel. »Dies ist ein sehr großer Trupp«, bemerkte Mama Gombe. »Ein Wunder, dass sie nicht über uns getrampelt sind, als wir schliefen.« »Und es wird ein Wunder sein, wenn wir hier lebend wieder rauskommen«, antwortete ich. »Schritt für Schritt, junger Jack. So sehr wir es uns auch wünschen mögen, es wird nicht schneller gehen. Wenn wir laufen, werden wir sie aufschrecken. Kannst du einen Schritt tun?« »Ja.« »Dann tu genau das. Und dann nochmal. Und wiederhole es so lange, bis wir aus der Herde heraus sind.« Anfangs hatte ich Todesangst, aber mit jedem Schritt wurde die Reise nach draußen immer einfacher. Bald wurde mir klar, dass es tatsächlich viel leichter war, als ich mir das vorgestellt hatte. Solange wir uns langsam bewegten und sie nicht erschreckten, grasten die Büffel zufrieden und gaben ab und zu einen Ruf von sich. Ich begann, mich auf die Tiere zu konzentrieren und genoss das erstaunliche Erlebnis um mich herum. Und je mehr ich das tat, umso mehr verschwand meine Furcht. Als wir uns durch die letzten Büffel hinausbewegt hatten, erklommen wir einen kleinen Hügel und setzten uns unter einen der schattigen Bäume. »Das hattest du dir viel schlimmer vorgestellt. Stimmt's, junger Jack?« »So ist es öfter im Leben. Wir können den Berg nicht nur mit einem Wunsch erklimmen. Und selbst wenn wir Höhenangst bekommen, können wir uns den Abstieg nicht durch einen Wunsch ersparen. Aber wenn wir uns einfach auf den Weg machen und ihn Schritt für Schritt beschreiten, gibt es kein Ziel, das wir nicht erreichen können.« Kapitel 30. An dem Abend saßen Mama Gombe und ich an einem Lagerfeuer. So wie häufig während unserer Reise deutete sie auf Sternenbilder und ließ sich von mir erklären, wie sie hießen, was sie bedeuteten und wie man mit ihrer Hilfe die eigene Position bestimmen konnte. Es gibt nichts Schöneres als die Sterne in einer afrikanischen Nacht. Ich erklärte ihr dann, dass es da draußen mehr als 100 Milliarden Sterne allein in unserer Galaxis gibt und dass wir mit unseren Augen höchstens 3000 davon erkennen können. Als die letzte Glut unseres Feuers verglomm, wendete Mama Gombe sich zu mir. »Junger Jack, wir sind weit gereist, du und ich. Es ist nun schon viele Monate her, seit wir uns auf dem Plateau erstmals begegnet sind und die Zebras betrachteten. Die Büffel heute waren die letzten der großen 5 Tierarten, deretwegen du nach Afrika gekommen bist. Wir haben die Elefanten in Adu, Leoparden und Nashörner an der Klippe und die Löwen in der Steppe gesehen und nun heute die Büffel. Dabei hast du die Zebras, Gazellen, Kudu, Impala, Gnus, Giraffen und all die anderen Tiere noch nicht erwähnt«, ergänzte ich. »Ja, viele andere Tiere haben wir auch gesehen«, antwortete sie. »Hattest du dir das so in etwa vorgestellt?« Ich berührte ihren Arm. »Viel besser, Mama Gombe. Es war viel besser, als ich es je zu hoffen gewagt hatte.« »Da bin ich froh, junger Jack.« Mama Gombe machte eine Pause. »Junger Jack, ich möchte dich um einen Gefallen bitten, und du musst mir versprechen, dass du mir nur zusagst, wenn es aus deinem Herzen kommt.« »Worum geht es denn, Mama Gombe?« »Ich habe ein langes Leben gehabt und viel unternommen. Viele Dinge habe ich auf meine Big Five for Life-Liste gesetzt und dann erfüllt. Als wir uns trafen, habe ich dir erzählt, dass nur noch eine letzte Sache auf meiner Liste übrig ist. Ein Ort, zu dem ich gerne gehen möchte. Und wenn dein Herz Ja sagt, dann möchte ich dich bitten, mich dorthin zu begleiten.« »Der Geburtsort von allem?« »Ja, junger Jack. Der Geburtsort von allem.« »Wo ist der, Mama Gombe?« »Genau weiß ich das nicht. Das wird Teil des Abenteuers sein. Eine der größten Begabungen, die dir nützlich sein können, deine Big Five for Life zu erfüllen, ist die Bereitschaft, andere um Hilfe zu bitten. Das werden wir tun müssen, um diesen Ort zu finden. Ich habe dir erzählt, dass mein Großvater mir als Kind immer davon erzählte, wie er dorthin gegangen war. Er sagte, es war der Ort, an dem du sehen konntest, wie die Erde geboren wird, und auch, wo sie sich zur Ruhe legt. Ein Ort, der so herrlich ist, dass Worte es nicht beschreiben können. »Das würde ich gerne sehen, Mama Gombe«, sagte ich. »Dorthin möchte ich gerne mit dir gehen.« »Und ich mit dir, junger Jack. Hab vielen Dank.« Kapitel 31. Wir brauchten 3 weitere Monate, bis wir den Geburtsort von allem gefunden hatten. Oft sind wir tagelang in eine Richtung gelaufen, nur um festzustellen, dass wir genau in die entgegengesetzte Richtung hätten gehen müssen. Aber wir gaben nicht auf. Als wir mit diesen Rückschlägen beschäftigt waren, wurde mir klar, wie wichtig ein Wer war. Wenn du weißt, dass etwas existiert oder dass es möglich ist, etwas zu tun, zu sehen oder zu erleben, sind Verzögerungen wirklich nichts mehr als Verzögerungen. Wir wussten, dass Mama Gombes Großvater am Geburtsort von allem gewesen war. Daher konnten wir sicher sein, dass es möglich war, ihn zu finden. Somit hatten wir auch keine Zweifel, dass es uns gelingen würde. Es war lediglich eine Frage der Zeit und der Ausdauer. Eines regnerischen Morgens im Nebel liefen wir durch eine tiefe Schlucht, als Mama Gombe einen Stein aufhob. Sie wischte den Schmutz ab und wendete ihn mehrfach von einer in die andere Hand. Ihre Augen leuchteten auf. »Wir sind ganz in der Nähe, junger Jack«, sagte sie und reichte mir den Stein. Ich nahm ihn und betrachtete ihn von allen Seiten. Es handelte sich um den oberen Teil eines menschlichen Schädels, allerdings versteinert. Mein Großvater erzählte mir immer davon, dass dieser Ort die Heimat unserer ältesten Vorfahren war, berichtete Mama Gombe. Er sagte, dass sie vor vielen, vielen Jahren hier gelebt haben und dass ihre Knochen zu Stein geworden sind. Das Tal der versteinerten Knochen, so sagte er immer, sei vom Geburtsort von allem aus zu sehen. Ich sah mich um. Es war dermaßen neblig, dass die Sicht nicht mehr als 100 Meter betrug. Was sollen wir machen, wollte ich wissen. Wir warten. Kaum hatte sie die Worte ausgesprochen, begann die Sonne durch den Nebel zu scheinen. Und mit jeder Minute wurde die Welt um uns herum immer konkreter. Hier entlang, sagte Mama Gombe und legte einen schnellen Schritt vor. Woher weißt du das? Er hat es mir gesagt. Im Nebel war das unmöglich zu erkennen, doch nun sah ich mit jedem Schritt deutlicher, dass wir uns am Fuße einer großen Hochebene befanden. Vor uns lag ein Weg, der sich in langen Windungen den Steilhang hinaufschlängelte. Kapitel 32. Nachdem wir fast einen ganzen Tag den Hang hinaufgeklettert waren, erreichten wir die Hochebene. Von oben konnte ich sehen, dass es sich um eine schmale, dicht bewaldete Landzunge handelte, die sich mehrere hundert Meter über die restliche Umgebung erhob. Der Weg durch den Wald endete plötzlich und vor uns erstreckte sich eine 20 Meter lange, vegetationslose Fläche blanken Felses. Nur ein einzelner alter Baum stand dort, ganz am Ende des Plateaus. »Hier ist es«, sagte Mama Gombe. »Genau so hat er es mir beschrieben.« »Sieh dir diesen Baum an«, staunte ich. Der Stamm hatte sich völlig verdreht und ausgewittert wie er war, sah es aus, als hätte er seit Anbeginn der Welt darum kämpfen müssen, auf diesem Fels zu stehen. »Der muss sehr alt sein«, vollendete Mama Gombe meinen Satz. »Und sehr stark«, sonst hätte er sich hier draußen nicht so lange behaupten können. Obwohl er so alt war, besaß der Baum eine dichte grüne Krone, unter die wir uns setzten und betrachteten, was zu unseren Füßen lag. Im Westen lag die Steppe, langes, hohes Elefantengras, wogte im Sonnenlicht und bestimmte das Landschaftsbild zu der Seite. Ab und zu erhob sich aus ihm ein Baobab oder ein anderer Baum. Die Steppe war voller Tiere. Ganze Herden Zebra und Gazellen weideten im Gras und riesige Giraffen reckten ihre Hälse in die obersten Äste der hohen Bäume. In der Ferne sahen wir Elefanten und Nashörner. Im Osten wand sich ein Fluss durch dichte grüne Wälder und über Felder von Granitbrocken, in deren Vertiefung Nilpferdherden das tiefe Wasser genossen. Große Krokodile sonnten sich mit weit geöffneten Mäulern am Flussufer und Schwärme weißer und pinkfarbener Vögel flogen in breiter Formation über den Teppich aus grünen Baumkronen. Die Luft war warm und erfüllt vom Gekreische lauter Affen, von Vogelschreien und dem gelegentlichen Gebrüll eines Löwen. Es war inzwischen später Nachmittag und die Sonne senkte sich tief am Horizont. Im Osten spiegelte sich das Wasser des Flusses im roten Licht der Dämmerung und das kräftige Grün des Waldes färbte sich noch tiefer. Im Westen verschwand die Sonne langsam hinter dem Horizont und erzeugte das wohl schönste Abendrot, das die Erde jemals gesehen hatte. Und während wir da saßen und zusahen, wie der Himmel in der herrlichsten Mischung aus Rosa, Orange, Rot und Silber schimmerte, ergriff Mama Gombe meine Hand. Ihre rauen, verknöcherten Finger verschränkten sich in meinen und ihre Augen waren feucht, als sie mich ansah. »Undenkbar, dass ich mir das hätte entgehen lassen«, sagte sie sanft, während die Tränen über ihre Wangen liefen. »Es ist so schön, so unglaublich schön.« Kapitel 33. Als ich am nächsten Morgen erwachte, war Mama Gombe nicht wie sonst damit beschäftigt, das morgendliche Feuer zu machen. Als ich mich umsah, erblickte ich sie am Rande des Plateaus, wie sie den Sonnenaufgang betrachtete. Als ich näher trat, bemerkte ich, dass sie plötzlich sehr alt aussah. Fast schien es, als habe das Ziel, hierher zu kommen, sie jung gehalten und angetrieben, und nun, da dieser Wunsch erfüllt war, würde ihr tatsächliches Alter zum Vorschein kommen. »Guten Morgen, Mama Gombe«, sagte ich, als ich mich neben sie auf den Felsen setzte. »Guten Morgen, junger Jack«, antwortete sie und tätschelte meinen Arm. »Ist das nicht wunderschön?«, fragte sie und deutete auf die Sonne, die sich gerade am Horizont zeigte. »Fast ist es, als würde das Universum selbst erwachen und seine Geschöpfe aufrufen: Öffnet eure Blätter, öffnet eure Augen, öffnet euren Verstand. Ein neuer Tag mit neuen Erfahrungen beginnt.« Wir saßen da und sahen zu, wie die Sonne den Morgenhimmel erklomm. »Ich danke dir, Mama Gombe«, sagte ich, während ich meinen Arm um ihre Schulter legte. »Ich danke dir dafür, dass du mich dies mit dir erleben lässt.« Lächelnd tätschelte sie mir das Knie. »Das habe ich gerne gemacht, junger Jack. Vielleicht wirst es eines Tages du sein, der einen Begleiter hierher führt, um ihm zu zeigen, wo das Universum erwacht und wo es sich schlafen legt.« Nach ein paar Minuten der Stille, in der wir beide beobachteten, wie das Leben um uns herum erwachte, wendete sich Mama Gombe mir zu. »Junger Jack, ich habe eine Entscheidung getroffen. Du wirst den Weg zurück alleine gehen. Ich bleibe hier.« Erstaunt blickte ich sie an. »Wie meinst du das?« »Ich meine, dies ist der Ort, an dem ich eine Weile bleiben möchte«, antwortete sie und lächelte mich an. »Ich bin eine sehr alte Frau. Dieses war das letzte meiner Big Five for Life und ich glaube, dass es nun an der Zeit ist, dass die alte Mama Gombe sich ausruht.« Ich versuchte zu widersprechen. »Aber Mama Gombe, du bist doch nicht alt. Du hast es hier geschafft. Du hast mich hierher geführt. Nicht einmal ein Zehntel dieser Reise hätte ich ohne dich geschafft. Du warst die Kraft, die uns hierher getragen hat.« Sie ergriff meinen Arm. »Alles wird gut, junger Jack«, sagte sie und lächelte erneut. »Über viele Monate hinweg haben wir beide uns gegenseitig sehr viel gelehrt. Du bist kein Besucher mehr in Afrika. Du gehörst nun zu ihren Kindern. Und wie jede Mutter wird sie auf dich aufpassen. Du kommst klar. Afrika wird dich nach Hause bringen.« Tränen schossen mir in die Augen und liefen die Wangen hinab. »Aber was ist mit den Schulkindern, Mama Gombe? Und was ist mit den Dorfbewohnern? Was wird aus ihnen?« Mir war klar, was Mama Gombe dachte. Sie wollte sich nicht einfach eine Weile ausruhen. Mama Gombe hatte sich diesen Ort als ihre letzte Ruhestätte ausgesucht. Sie sah zu mir auf und ihre knöchrigen Finger wischten mir durchs Gesicht, um die Tränen zu trocknen. »Ja, dies ist der Ort, an dem meine Reise endet«, antwortete sie. »Du kannst dein Leben nicht für andere leben, junger Jack. Die Schulkinder, die Menschen aus den Dörfern, sie alle haben eigene Big Five for Life, die sie erfüllen sollen. Es war meine Aufgabe, sie zu inspirieren, und das habe ich getan, so gut ich es konnte. Es ist nun an ihnen selbst. Genauso, wie es an dir ist, den Rest deiner Big Five for Life zu erfüllen.« »Wie soll ich das machen ohne dich, Mama Gombe?« Ich werde für dich da sein, junger Jack. Genauso, wie mein Großvater geholfen hat, mich hierher zu führen. Ich werde immer zur Stelle sein, um mitzuhelfen, dich auf deiner Reise zu leiten. Als ich mich an jenem Abend zum Schlafen legte, sah ich zu Mama Gombe herüber, wie sie auf dem Feld saß und zu den Sternen schaute. Ich ging erneut zu ihr hinüber, und als ich mich setzte, sagte sie fragend, 100 Milliarden Sterne und mehr, hast du gesagt, junger Jack?« »Ja, Mama Gombe, und das ist nur unsere Galaxis.« Sie sah erneut zu den Sternen und sprach, »Ich werde sie alle erkunden.« Kapitel 34. Mama Gombe starb noch in dieser Nacht. Ich bestattete sie an dem Ort, den zu sehen sie so lange erträumt hatte und den sie zum Schluss tatsächlich auch besucht hat. Ich habe nur geweint. Ich verstand, dass ihre Zeit gekommen war, dass es Zeit geworden war für sie, auf ihrem Weg weiterzuziehen. Aber ich vermisste sie bereits. Ich vermisste meine Freundin. In jener Nacht löschte ich das Feuer und legte mich auf den Rücken und betrachtete die Sterne. Ich fand den Polarstern, den großen Wagen und den Orion. Ich dachte daran, was ich von ihr dazu gelernt hatte. Und für einen kurzen Moment hörte ich Mama Gombes Stimme im Wind. »Welche sind deine Big Five for Life, junger Jack? Und wie kann ich dir helfen, sie zu erfüllen?« Epilog. Ich brauchte noch mehr als ein Jahr, bevor ich Afrika nach dem Tod Mama Gombes verlassen konnte. Wobei es in Wahrheit natürlich unmöglich ist, Afrika tatsächlich zu verlassen. Wenn du einmal dort gewesen bist, bleibt die alte Dame Afrika für immer ein Teil deiner Seele, ganz egal, wo du dich danach aufhältst. Auf dem Rückweg gewann ich große Klarheit über meine restlichen Big Five for Life. Den ersten Teil hatte ich erfüllt, indem ich Afrika, seine Menschen, die Tiere und das Land erlebt und kennengelernt hatte. Jetzt wurde es Zeit für die anderen Big Five for Life. Als wir uns das erste Mal trafen, erklärte Mama Gombe mir, dass Touristen die Qualität einer afrikanischen Safari daran bemessen, wie viele der 5 großen Tierarten der African Big Five sie zu sehen bekommen. Ich war fest entschlossen, dass meine persönliche Safari des Lebens auch erfolgreich sein würde. Was dann folgte, war nichts anderes als ein erstaunliches Erlebnis. Alle paar Jahre, wenn der Ruf Afrikas so laut wird, dass ich ihn nicht mehr ignorieren kann, lasse ich alles stehen und liegen und kehre zum Geburtsort von allem zurück. Das ist dann die Zeit, in der ich mich mit meiner Freundin Mama Gombe treffe. Ihr Geist ist stets bei mir, und wenn ich dort bin, fühle ich sogar, wie ihre Hand meine hält und wie wir erneut bestaunen, wie die Welt erwacht. In unserer Seele gibt es einen Ort, wo wir unsere größten Träume aufbewahren. Diese Träume sind unsere Big Five for Life, hat Mama Gombe einmal zu mir gesagt. Es gibt keinen Tag, an dem ich mich nicht daran und an Mama Gombe erinnere. Anmerkung des Autors. Vor Jahren haben meine Frau und ich im Rahmen einer 9-monatigen Reise mit dem Rucksack um die Welt zum ersten Mal Afrika besucht. Dieses Erlebnis hat mein Leben völlig verändert. Es gibt keine Worte, die der Schönheit dieses Ortes voller Energie, Geschichte, Zauber und Abenteuer gerecht werden könnten. Man kann Afrika nicht einfach besuchen und dann wieder abreisen. Man wird unweigerlich ein Teil von Afrika und Afrika wird für immer ein Teil von uns. Während wir dort waren, hatte ich einige der größten Offenbarungen meines Lebens und ich erlebte Dinge, die ich mir schon als kleines Kind erträumt hatte, die Menschen, die Landschaft und die Tiere Afrikas selbst zu sehen. Nach diesem Erlebnis kann ich mir nicht mehr vorstellen, wie ich ein Leben ohne diese Erfahrungen von und in Afrika hätte führen sollen. Deswegen ermuntere ich Sie, selbst nach Afrika zu reisen und diesen wunderbaren Kontinent zu erleben. Lernen Sie die Menschen kennen und reden Sie mit ihnen. Staunen Sie über diese majestätische und natürliche Schönheit und erleben Sie selbst, wie es ist, einen Tag in der Steppe zu verbringen. Es wird Ihr Leben für immer bereichern. In Afrika existiert eine Zeitlosigkeit, die Ihre Perspektive unwiderruflich verändert auf das, was wichtig ist und was nicht. Darauf wollen Sie nicht verzichten, ganz im Ernst. Wenn Sie wüssten, wie sehr es jeden einzelnen Tag Ihres Lebens bereichern wird, würden Sie lieber heute als morgen zu diesem Erlebnis aufbrechen. Genau wie es Mama Gombe gesagt hat. Es ist ein wunderschöner Spielplatz, der uns da geschenkt worden ist. John P. Strzelecki.